Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo, bevor die Episode losgeht, ein kurzes Wort der Warnung. Es ist eine sehr lange Episode. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Wir haben uns entschlossen, die Folge nicht zu teilen. Wir brauchen bis ungefähr eine Stunde drei, nur um die Handlung zu rekapitulieren. Danach geht die eigentliche Diskussion los und wir haben jetzt das Ganze als einen sehr, sehr langen PGSM-Podcast gelassen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Und wenn ihr springen wollt, die 1 Minute 3 Marke ist ein guter Punkt, um rein und raus zu springen, denke ich. Ansonsten erstmal viel Spaß. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute wieder in Kooperation mit dem anderen besten Sailor Moon Podcast Deutschlands, nämlich als Gast heute Mad Eye. Hallo. Hallo. Ja, Fusion. Ja, genau. Ja, wir müssen zusammenhalten. Und von unserer Seite wieder mit Meso und Rusty. Ja. Seit gefühlt wieder 5 Folgen. Ja, wir haben heute wieder das Thema Dark Kingdom Arc. Oh, wir haben letztes Mal Anime, Manga und Crystal gemacht und heute geht's in PGSM. PGSM, die Live-Action-Version. Und ja, weil du gemeint hast, dass nicht alle Leute das gesehen haben, gebe ich hier eine Spoilerwarnung. Wir spoilern echt alles. Also wenn ihr die Serie nicht gesehen habt und nicht wissen wollt, was passiert, dann müsst ihr erst jetzt gehen und die schauen und dann in ein paar Wochen wiederkommen und wir richten euch dann auch seelisch wieder auf. Also die Serie ist jetzt auch nicht lang, sind ja, glaube ich 49 Folgen oder so. Sie ist sehr, sehr, sehr gut. Ich liebe PGSM und wenn wir über den Anime reden, komme ich meistens sehr schnell darauf, was in PGSM eigentlich schöner gemacht wird. Okay, also fangen wir jetzt mal an. Ja, soll ich mal kurz erzählen, was in... Also es ist der Dark Kingdom Arc. Ich kann ja mal kurz einen Überblick geben, was ungefähr so passiert. Es ist eigentlich, der Arc hat eine ähnliche Funktion. Er muss alle Figuren einführen, aber die ganze Serie besteht eben nur aus dem Dark Kingdom Arc. Von vorne bis... Also von Akt 1 bis Akt 49. Und dadurch haben wir viel Zeit. Er ist damit allerdings auch nur minimal länger als die Anime-Staffel, die sich mit dem Dark Kingdom beschäftigt. Die ist ja auch 46 Folgen lang. Ah, dann ist PGSM sogar ein bisschen länger. Ja, und es gibt ein paar Specials, dazu komme ich dann auch noch. Also der Dark Kingdom Arc, wir haben auf dem Dark Kingdom, wir haben die auf der Senshi-Seite die Inner Senshi. Die werden so von Folge 1 bis 14 werden alle Figuren eingeführt. Die 5 Senshi auf der einen Seite. Luna ist eine Plüschpuppe. Auf der anderen Seite die Queen Beryl und ihre Shitenna und eine Reihe von Yomas. Nicht ganz so viele wie im Anime. Oh. Und sie werden auch nur nach Bedarf und plus erschaffen. Natürlich Metallia. Das ist natürlich logisch. Ja, wir am Anfang. Ja gut, wobei Metallia in PGSM eine wesentlich kleinere Rolle spielt. Andere vor allem. Am Anfang erfahren wir eigentlich aber nicht das, mal, dass es sie gibt, würde ich sagen. Also nein, gerade die ersten 14 Folgen. Das machen wir Folgen. Später. Wir können später den Vergleich zu am Anime ziehen mit Metallia und ähnliches. Also wir müssen jetzt ein bisschen... Also die Metallia... Die Regie hat eilig. Ja. Die Metallia-lastigen Folgen, die kommen... die schwermetallverseuchten Folgen kommen eher so hinten raus. Schwermetallverseucht. Das Interessante ist, also ein paar Unterschiede kann ich jetzt schon andeuten, wir kriegen mehr und mehr Senshi und dementsprechend rollt Queen Beryl auch mehr und mehr Shitenno aus. Das heißt, wir kriegen mehr und mehr Shitenno und sie reden untereinander und haben sehr unterschiedliche Ziele und Methoden. Und das macht bleiben auch fast bis zum Ende am Leben. Ja, überwiegend. Also variierend. Es werden mal manche aus dem zwischendurch aus, manche werden zwischendurch aus dem Verkehr gezogen, aber... Aber die werden ja nicht endgültig getötet. Erst ganz zum Schluss, ja. Sehr spät. Sehr spät. Und das macht den Dark Kingdom Arc hier schon sehr interessant. Dann sind es natürlich, es ist eine Live-Action-Serie, es sind echte Schauspieler und das hat sehr viel, sie bemühen sich um sehr viel Realismus und das hat der Serie nur gut getan. Wir haben auch in den ersten 14 Folgen auch schon sehr, sehr viele Charakterfolgen. Es gibt eine Folge, die ich sehr liebe, wo zum Beispiel etwas passiert, was wir im Anime nicht hatten, nämlich die Senshi haben Abenteuer ohne Usagi. Wir haben eine Rei und Makoto-Episode, Oh ja, die ist wo schön. die ist wunderschön. Da hat Usagi ihr eigenes Abenteuer. Sie will einen Kostümwettbewerb gewinnen, sie ist beschäftigt. Rei und Makoto haben auch ihr ganz eigenes Ding am Laufen. Das ist Folge 8. Rei hat Ärger mit ihrem Vater und Makoto hilft ihr da raus. Und das ist was, das tut wirklich dieser Serie sehr gut und auch dieser Folge sehr gut. Und die Schauspielerinnen, die tragen das mühelos. Ja, die sind großartig. Ja. Und Ja. auch Usagi hat eben, sie hat viel weniger Szenen, sie steht nicht im Mittelpunkt, aber sie hat schöne Szenen. Sie hat wirklich Wir gute Szenen. reden jetzt über die über das, was in PGSM anders ist, oder? Ich gebe mal so ein paar Streiflichter. Wir werden, denke ich, wenn ich mal so ein bisschen schnellen Überblick gegeben habe, was generell alles geht, würde ich auf so einzelne Unterschiede auch noch eingehen. Dann mit Akt, also mit, die Folgen heißen Akte. Mit Akt 14 ist der, sind alle Senshi und alle Shiteno dabei. Und dann geht's so richtig los. Die Senshi und die Shiteno suchen eine gewisse Mondprinzessin, einen gewissen Silberkristall. Den wir, glaube ich, in der ganzen Serie nie zu Gesicht bekommen, ne? Doch. Man sieht ihn, glaube ich, einmal, ein oder zweimal. Ja, in der ganz berühmten Szene, wo Tuxedo Mask niedergestreckt wird, die kommt Ja, aber stimmt, da noch. sieht man ihn einmal Ja, ganz kurz, das das ist stimmt. jetzt der Arc von, also da, jetzt kommt so ein Teil bis von hier jetzt, bis wo alle Figuren da sind, bis zu der Stelle, wo wirklich Tuxedo Mask niedergestreckt wird und aus Usagis Tränen ein Silberkristall erwächst. Und das Interessante ist, dass die Shiteno ihr auf die Schliche kommen, noch bevor sie selber weiß, was los ist. Ne, nicht alle, aber einer war ganz besonders. Ja, Kunzhalter. Kunzhalter in dieser Serie ist klasse. Also der Schauspieler hat unglaublich viel Spaß. Und das merkt man auch. Also er durchbricht manchmal wirklich die vierte Wand, weil man Der merkt, okay, jetzt steht hier nicht Kunzhalt ist halt Kunzhalter. genial. Völlig egal, welche Szene es ist, er dominiert sie. Ja. Ja. Und Er ist er wird. der erfahrenere Schauspieler in dem Moment. Er hat auch einfach, ja, das Charisma. Er ist so ein Magnificent Bastard, sagt man bei TV Tropes, und das macht schon viel Spaß. Und er macht etwas, was wir vorher nicht hatten. Er schnappt sich eine der Senshi und zieht sie auf die dunkle Seite, und wir kriegen Dark Mercury. Okay, darf ich noch mal kurz zurückrudern? Du Ja. wolltest gerade, glaube ich, darauf aus, dass wir ja eine Fake-Prinzessin vorgesetzt bekommen. Das war auch so eine Zeit lang, ja. Und zwar Minako lässt sich jagen, bewusst, um den Verdacht oder um Usagi zu schützen, posiert sie eigentlich als Prinzessin und versucht, die Aufmerksamkeit des Dark Kingdoms auf sich zu lenken. Aber das wird auch in diesem Teil, wird das dann enthüllt, dass sie. Wenn enthüllt wird, wer die wirkliche Prinzessin ist, wird auch enthüllt, dass es Minako nicht war oder Venus nicht war. Ja, Aber ist ja logisch. bis zum Akt 24 tut sie wirklich so, als wäre sie es. Und das glauben Das ist ja auch doch. vor allem die Senshi. Und das gibt einen Haufen Stress mit Rei. Weil Rei ist natürlich jetzt fest entschlossen, ihre Prinzessin zu beschützen. Und die Prinzessin hat überhaupt keine Lust, dass erstens mal Rei ihr dauernd auf den Hacken ist. Und zweitens haben die zwei von Anfang an auch ihre sehr speziellen Auseinandersetzungen, wo einerseits heftig geflirtet, andererseits Rei übel zurückgewiesen wird. Und Minako hat das allergrößte Interesse, dass Rei Usagi beschützt. Aber Rei sagt, nein, ich beschütze die Prinzessin. Und da beißt eben Minako, ihr Plan beißt sich hier in den Hintern, und sie hat eben deswegen eine ganze Menge Stress mit Rei. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, also diese ganze Geschichte, dass Minako angeblich die Prinzessin ist, die gibt es im Manga ja auch. Allerdings nur für ein Kapitel, glaube ich. Ja, da wird Und es mal auch angedeutet. im Anime, ganz kurz am Ende von der Folge, wo sie auftaucht und Ja, da gibt's das dann ganz ungefähr kurz so für 5 Sekunden. Usagi, so bist du die Prinzessin, die wir suchen, und dann wird es nie wieder erwähnt. Ja, es ist, also im 90er-Anime ist es ja so, die eine Folge endet mit, bist du vielleicht die Mondprinzessin? Und im Genau. Wesentlichen beginnt die nächste Folge mit, nein. Ja, das ist ein bisschen undramatisch. Es gibt eine Folge, wo sich Minako verwandelt in Sailor Moon, um irgendein Ablenkungsmanöver zu machen. Und Das doch. das ist immer sehr lustig. Das gibt Aber es wir auch in springen Sailor jetzt. Mio, das ist klasse, Wir ja. Aber springen das jetzt, ist wie jedenfalls springen jetzt gerade in wieder, oder? PG, ja, ein bisschen andeuten können wir schon, was in den anderen passiert. Und in Also, PGSM was ich zieht halt sie das sagen. wirklich über viele, viele Episoden durch. Von ihrem ersten Auftritt bis, also ich glaube, über 10 Folgen, 10 oder 12 Folgen lang zieht sie das durch. Und der erste Genau. Auftritt von ihr ist auch sehr heftig. Also sie, das ist ein typischer Manga-Auftritt. Sie pulverisiert einen Zeusreiter. Und zwar einen Zeusreiter, der in dem Moment seine Waffe gesenkt hat und der in dem Moment gerade was völlig anderes tut. Nämlich, eigentlich versucht er gerade. Er hat Endymion vor der Nase, spricht, na, er hat Tuxedo-Mask vor der Nase und es scheint so, dass er Erinnerungen wiederfindet. Und das wird ein großes Thema sein, dass die Shiteno ihre Erinnerungen wiederfinden und was daraus wird. Du hast gerade so schön gesagt, Zeusalt war gerade dabei, etwas völlig anderes zu tun. Ich Ja. glaube, so kann man Zeusalt auch gut Ja. charakterisieren. Tut gerade etwas Ja. völlig anderes. Das Ja. ist auch der Grund, warum Beryl, es wird nämlich hier wird gut erklärt, warum Beryl nicht sofort mit der vollen geballten Macht von 4 Shiteno auftrumpft. Weil alle, mehr oder weniger fast alle Shiten hier auf den Keks gehen, von Jedi mal ausgenommen. Ja, Zeusalto hat nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit nach seinem Prinzen zu suchen und die ganze Zeit was anderes zu machen, was ihm gerade passt. Kunstseite ist auch nicht immer so ganz einverstanden. In der ja. Freite ist allgemein zu heißblütig, aber. Ja, der Freitag ist immer zu. Alles sind eigentlich viel zu stressig. Auch der erste Künstlerauftritt ist auch super. Er kommt zum ersten Mal ins Dark Kingdom. Da steht Queen Beryl auf ihrem Podest, damit sie schön groß aussieht. Dann kommt er erstmal die Treppe hoch, stellt sich neben sie, tritt beinahe auf ihr Kleid und sagt: Beryl, ich glaube, du bist doch ein bisschen müde von all diesem ganzen Ärger in der letzten Zeit. Magst du nicht mal ein bisschen kürzer treten und mir diesen Job überlassen? Und Beryl natürlich ist sehr kurz davor, ihn wieder umzubringen. Verweist ihn also in seine Schranken, aber so geht das schon los und so geht das die ganze Aber er Zeit. lässt sich nicht in seine Schranken weisen Ja, das eigentlich. ist Also er alles macht die immer, ganze Zeit über sein Ding. ja, das ist Ja, immer nur das sehr ist es. kurzfristig, dass sie ihn kontrollieren kann. Also sie muss dafür auch sehr, sehr viel, also für Zeusalter und Künstalter muss sie sehr viel heftigere Mittel einsetzen. Das geht schon so weit, dass wirklich Zeusalter bis zur Bewusstlosigkeit von ihren Attacken. Genau, er wird quer durch den Raum geschleudert die ganze Ja, Zeit. also da, und das interessiert Zeusato überhaupt nicht. Er Was lacht ich sie mich. aus. Also die sind wirklich sehr, sehr stressig. Und da kann man Beryl verstehen, dass sie sich am Anfang eigentlich auf Jedi verlässt, der wenigstens tut, was sie sagt. Das ist auch der Einzige. Was ich noch ziemlich faszinierend finde, ist die Designentscheidung der Shiteno. Und damit Yes. meine ich jetzt nicht nur die Kleidung. Sondern, Ja. also Jadeite sieht ziemlich genauso aus, wie Jadeite halt aussah. Auch nicht. Ah. Da Nee, haben nicht sie. ganz, aber Ja. schon am ähnlichsten. Er ist am schnellsten erkennbar als Jedi. Und er hat, ja, weil er die blonden, kurzen Haare noch hat. Und ich finde es aber super. Ich finde das Kostümdesign erstmal sehr gut. Das möchte ich eigentlich in Ceramio haben, dass man es wirklich aufdonnert bis zum geht nicht mehr. Sie haben Bügelfalten. Sie haben einen Schlangenlederaufdruck. Sie glitzern von oben bis unten. Sie haben noch Steine drauf. Sie haben noch Goldbesatz drauf. Relativ prunkvolle Waffen. Und das wurde sogar, das Kostüm wurde im Laufe der Serie sogar noch verfeinert. Am Anfang dachte ich, dass bei manchen Fotos Fehler gemacht wurden, aber nein, in den ersten Folgen haben sie noch nicht das Emblem am Kragen. Und ich habe ein Interview gelesen mit dem Kostümdesigner, der sagt, er hat das tatsächlich noch weiter verfeinern müssen und er musste ständig für Jedi neue Uniformen machen, weil er aus den alten immer rausgewachsen ist. Der sieht auch sehr jung aus, Der das war ist mir jung, der war aufgefallen. 18, aber er sieht wesentlich jünger aus. Und das finde ich zum Beispiel eine interessante Entscheidung, aus der leider nichts gemacht wurde. dass einer der Shitenna eigentlich sehr nahe ist in diesem Alter, in dem die Mädels sind. Und da hätte man viel draus machen können. Und da haben sie leider nichts draus gemacht. Das hätte okay, ich, also wir brauchen jetzt nicht hier die ganze unsere das Shippings in PGSM. Das ist kein wünschen. Shipping, das ist einfach nur eigentlich was ich denke, dass sie gut gemacht, also besser hätten machen können, weil es eigentlich ein guter Gedanke ist. Auch die ursprünglichen Shitenna waren ja sehr jung, aber großer Altersunterschied zu den Senshi trotzdem. Ich gehe jetzt aber nochmal ganz kurz durch die Arcs durch. Also wir haben jetzt in diesem zweiten Viertel haben wir ein Dark Mercury-Problem, ein Prinzessinnen-Problem. Wir haben außerdem eine ganze Menge Aktivitäten der Senshi und Shitenno. Alle sind ziemlich stark beschäftigt und es endet wirklich damit, dass Tuxedo Mask niedergestreckt wird, aus Usagis Tränen der Silberkristall kommt, sie erweckt Tuxedo Mask zum Leben und überschüttet alle Leute in ihrer Umgebung mit ihrer Energie, heilt die ganze Stadt. Es ist also eine gewaltige Macht, die man plötzlich entdeckt. Es ist aber immer noch Usagi. Noch. Noch, genau. Wir haben noch mit dem... Ja, was wir hier nämlich haben, ist eine starke Trennung zwischen Usagi und Serenity. Und das ist sehr, sehr interessant. Jetzt sind wir im dritten Viertel. Jetzt sagen wir mal Hallo zu Luna. Wir haben jetzt nämlich, bisher hatten wir ein Plüschtier mit Puppenspieler und teilweise Computeranimation und beides, also eines ist schlimmer als das andere. Beide ja, finde ich ästhetisch nicht schön. Ich finde ja, sie haben sehr gut daran getan, die Animations-Luna auf ein Minimum zu reduzieren später und nur noch mit Puppen-Luna zu arbeiten, weil die animierte Katze sah einfach scheußlich aus. Ja, eben. Die Puppe ging. Sie ist auch war ertragbar. War gewöhnungsbedürftig, aber die ging. Ja. Ich habe ein gutes Argument gehört und das gute Argument war, ein 14-jähriges Mädchen kann mit einem niedlichen Plüschtier rumlaufen, das fällt jetzt nicht so super auf. Da denken die Leute nur, was ist jetzt wieder in Mode gekommen. Wenn du eine echte Katze versuchst, mit in die Schule zu nehmen oder mit überall reinzunehmen, wo du hingehst, ist das in einer Live-Action-Adaption schwieriger zu machen. Das kommt einfach nicht so realistisch rüber. Ja, und abgesehen davon ist natürlich auch das Problem, es ist gar nicht so einfach, mit echten Katzen zu drehen. Ja. Ich habe einen schönen Fanfilm gesehen, wo sie es ein bisschen im Griff hatten, aber sie hatten es eben im Griff, weil sie die Katze reinkopiert haben in die meisten Szenen. Okay, aber was ist jetzt im dritten Viertel? Wir sind im dritten Viertel, Usagi und Mamoru kommen zusammen. Die haben nämlich die ganze Zeit über entweder sind sich in die Quere gekommen oder haben ein paar nicht ganz geglückte Dates gehabt. Außerdem heißt das Problem, Mamoru hat eine Freundin. Er ist verlobt. Er hat eine Freundin namens Hina, sie ist sehr nett. Usagi mag Hina, Hina mag auch Usagi. Beide möchten einander auch in dieser Sache nicht wehtun. Und haben einfach das Problem, sich jetzt hier rausarbeiten zu müssen aus dieser blöden Situation. Mamoru ist keine wirkliche Hilfe. Ja. Wie meistens. Ja, er ist einfach der mit so... Gemeinsamkeit mit den anderen Serien. Ja, damit kommt er nicht ganz klar. Das ist aber auch, er hat einen riesen Arc in der Serie. Als einer, der am Anfang keine Erinnerungen an seine Vergangenheit hat und den Eindruck hat, er weiß nicht, wer er ist und der die größtmögliche Distanz zu allen anderen Menschen einnimmt und nach und nach eben einer ist, der das zulassen muss, sich anzufreunden, sich zu verlieben. Und das mit Hina auf die Reihe zu kriegen. Letzten Endes ist es Hina, die es auf die Reihe kriegt. Wobei ich finde diese Story ganz schlimm insofern, also nicht schlimm im Sinne von schlecht, sondern ich finde die ganz schlimm, weil man weiß von Anfang an, das kann nur in Tränen enden. Ja, es kann, man geht schon davon aus, die zwei werden nicht zusammenkommen, auch wenn sie jetzt verlobt sind. Aber ich denke, es ist mit so möglichst großer Würde gelöst worden. Hina ist die sagt, wenn du eine andere mehr magst als ich, dann will ich dich nicht. Dann musst du mit der anderen glücklich werden. Aber dann musst du auch glücklich werden, gib dir mal Mühe. Aber sie haut dann auch einfach ab, ne? Sie sagt, ja, ich gehe jetzt. Er ist ja der, der nach England fliegt und sie hätte mitfliegen sollen und sagt, nein, ich komme nicht mit, du verschwindest jetzt mal aus meinem Leben. Und dann, wenn du wieder kommst, dann sehen wir weiter. Aber sie macht das eigentlich schon recht würdevoll, weil er sagt, ich mag dich aber wirklich und sie sagt, ja, ich weiß. Sie ist schon sehr cool in dieser Situation, weil vorher ist sie damit nämlich nicht klar gekommen. Aber man hat ja auch viel zugemutet in dieser Serie. Ja. Aber das Schöne ist eben, dass man niemanden dämonisiert. Luna, also Usagi wird nicht dämonisiert, Hina wird nicht dämonisiert, Mamoru ist etwas vertrottelt in dieser Sache, aber man kann es ein bisschen verstehen, weil er muss mit... Na, vertrottelt würde ich nicht sagen. Er ist halt in der Klemme und es gibt keinen befriedigenden Ausweg. Ja, aber ich denke, dass sie ihm die Sache auch sehr schnell über den Kopf wächst, weil er hat nämlich nicht nur Usagi und Hina am Hals, er hat auch Zeus Saito am Hals. Von dem er auch nichts wissen will. Zeus Saito, der zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten plötzlich in seinem Schlafzimmer steht. Und wenn Mamoru wieder oberkörperfrei in seinem Schlafzimmer ist. Also sobald Mamoru das Hemd runterreißt, steht Zeus Saito da und nutzt die Gelegenheit. Also das ist schon... Da hat er schon auch noch was am Laufen, was ihm auch völlig über den Kopf wächst, schon nach 5 Minuten. Und was auch lange dauert, bis er Zeus Saito, also das geht ja bis fast zum Schluss, bis zu Zeus Saitos letzte Episode, bis er Zeus Saito deutlich sagen kann, was hier Sache ist und wie er das haben möchte und wie und wo hier jedermanns Rolle in dieser Beziehung ist oder in dieser, wer welche Aufgaben wem gegenüber hat und wer wessen Gefühle auf welche Art respektieren muss. Und als er diese klaren Worte findet, löst sich auch dieser ganze Konflikt für Zeus Saito auf. Okay, er akzeptiert das, als Mamoru endlich mal die Zähne auseinanderkriegt. Aber das dauert fast die ganze Serie, ja. Aber das ist eben... Und dann haben wir noch ein anderes Problem, nämlich Barry... Halt. Ja, ich habe noch ganz kurz was zu Luna sagen. Okay. Du hast bloß Hallo zu Luna gesagt. Wir haben nicht gesagt, was passiert. Luna hat die Fähigkeit, zum Mensch zu werden und nervt als erstes Dark Mercury und sagt, ja, du hast jetzt leider Schuldgefühle, weil du vom Silberkristall getroffen wurdest. Ja. Und allgemein den dann vor allem die menschliche Luna, die sie auch verwandeln kann, die auch Fähigkeiten hat. Sailor Luna. Genau, yes, die ein bisschen so als, man braucht einen Spaßfaktor halt mal wieder. Ja, sie ist so ein bisschen der Chibi-Moon-Ersatz, ne? Eben, sie hat... Ein bisschen, aber nicht so brutal wie Chibi-User. Für die jüngeren Zuschauer ist es schon schön, dass eine jüngere Kriegerin da ist, und es löst für mich auch das Problem, dass sie ja nicht wirklich ein Kind ist. Sie ist eigentlich in Wirklichkeit eine Alien-Katze. Und sie nimmt diese Kindergestalt an, und das ist jetzt auch nicht so toll, weil sie versucht dauernd die Senshi zu trainieren, und da ist eben eine 12-Jährige, die sich mit Süßigkeiten vollstopft und dann irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Der Job ist nicht einfach rüberzubringen. Die Schauspielerin gibt ihr Bestes. Ich finde es faszinierend, in dem Moment, wo Luna menschlich wird, wird sie auch extrem kindisch. Ja. Das kann an der Form zusammenhängen, da kann man jetzt auch spekulieren eigentlich. Dass es vielleicht in der Form liegt, die sie annimmt oder was weiß ich. Ja, und es ist schon so, dass jetzt auch sich mehr Usagi um Luna kümmert als umgekehrt. Aber es ist schon sehr praktisch, weil sie geben mir ein paar sehr lustige Szenen. Zum Beispiel, als die Kunstseite mit dem Fächer auf den Kopf haut oder ein Joma plättet, indem sie den Fächer nach hinten wirft. Ja. In dem Zusammenhang passiert ja auch dann, dass Dark Mercury zurückgeholt wird. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Nicht ohne vorher den Moonstick zu zerbrechen, was ich sehr stark finde. Genau, wir kommen zum Ende mit dem Dark Mercury Arc. Nachdem Dark Mercury den Mondstab zerbricht von Usagi, merkt sie, was sie hier eigentlich angerichtet hat. Und irgendwie werden sie aus irgendeinem Grund in parallele Dimensionen geschleudert. Wie war das nochmal? Ich hab's irgendwie. Also. Ich hab's kürzlich noch gesehen. Ich weiß es, Dark Mercury ich nenne sie jetzt mal weiter. Dark Mercury hat halt Schuldgefühle. Und diese Paralleldimension ist, wenn ich mich richtig erinnere, Teil des Dark Kingdom, und da zieht sie sich einfach hin zurück. Nein, eigentlich zuerst... Bis genau dahin habe ich die Serie nämlich vor kurzem noch gesehen. Da schleppt sie nämlich auch Usagi hin. Und hält dann die Usagi in den Armen, von der sie jetzt nicht weiß, ob die wieder je zu sich kommen wird, weil in dem Moment ist Usagi erstmal weg, bewusstlos. Und es ist, glaube ich, eher überraschend für... jetzt ist es nicht mehr Dark Mercury, jetzt ist es langsam wieder, wird sie wieder Army. Und Kunzaito ist eben nicht bereit, die beiden schon wieder ziehen zu lassen. Das heißt, er versucht, die so lange wie möglich in dieser Zwischendimension festzuhalten. Da haben wir diese Schachbrett-Geschichte. Und auch in dieser Folge, was ich eben gut finde, ist, dass Army laut und deutlich sagen kann zu Usagi, was sie stört. Nämlich, ihr habt mich im Stich gelassen. Wir wollten doch Freunde sein. Wir wollten doch alles zusammen machen. Jetzt, jeder ist davon gelaufen und hat sein eigenes Ding gemacht. Ich kann euch nicht mehr vertrauen. Und das ist hart für Usagi in dem Moment. Aber sie sagt, ja, wer ist hier gemein? Du willst nicht mehr mit uns befreundet sein? Das ist auch hart. Und sie raufen sich zusammen. Und dass man aber, das finde ich schön, das ist so typisch PGSM. Man gibt ihnen eine komplette Episode, wo die anderen Senshi versuchen, in diese Zwischendimension vorzustoßen. Die rennen im Wesentlichen nur rum. Und die meiste Zeit geht drauf, dass Ami und Usagi ihre Freundschaft wieder reparieren. Und das ist richtig schön. Ja, Charakterentwicklung, ja. Das ist eigentlich das Wort, das ganz groß geschrieben wird in der Serie. Und das, ja, das ist ein weiterer Vergleich zum Anime. Im Anime haben zwar auch Charakterentwicklung, auch im Manga ist sie ziemlich stark, aber PGSM hat es ziemlich am stärksten eigentlich gemacht, finde ich. Vor allem für Ami, die ja nicht so viel Charakter hatte im Anime, finde ich. Und hier hat sie auch, dass sie gut lernt, dass sie Ziele hat. Das findet nebenbei statt. Sie ist auch nicht besonders klug. Sie lernt zwar gut und schreibt gute Noten, aber sie analysiert jetzt nicht die Strategien, die man braucht. Sondern ihr Thema ist Freundschaft und Vertrauen. Das ist ein bisschen anders auch im Manga. Also ja. Und das ist der Unterschied. Fast alle Folgen, die sie hat, beschäftigen sich damit, dass es ihr, wie schwer es ihr fällt, Freundschaften zu schließen. Wie schwer es ihr fällt, anderen Menschen zu vertrauen. Und als dieses Vertrauen enttäuscht wird und sie das alles nochmal neu finden muss, was für ein Kampf das ist. Ja, wobei, was sie ja auch hat, das ist ja im Manga ähnlich, aber in PGSM ist es am schlimmsten, sie ist förmlich eine Heilige, ne? Das finde ich in PGSM eben nicht. Also ich meine, sie hat natürlich ihren inneren Konflikt, aber was sie zumindest in der ersten Hälfte der Serie nach außen trägt, ist, dass sie praktisch perfekt ist. Nein, zum Beispiel ist sie sehr eifersüchtig. Also sie versucht perfekt zu sein. Aber sie ist sehr eifersüchtig zum Beispiel auf Naru. Und als Naru von einem Yoma verschleppt wird, auch auf Gegenseitigkeit. Macht sie sich große Vorwürfe und sagt, vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben, weil ich so eifersüchtig bin, wenn Usagi mit Naru loszieht. Und das Schöne ist, dass sie hier in dieser Serie eine Freundschaft hat mit Rei, die das versteht. Und Rei, die aber auch keinerlei Probleme hat, das zurechtzurücken und sagt, was glaubst du, dass wir anderen keine dunklen Seiten haben, dass wir uns nicht alle auch mal so fühlen? Das ist normal, Ami, krieg dich wieder ein. Und Rei überhaupt mein Lieblingscharakter in PGSM. Sie ist so klasse, auch die Schauspielerin ist super. Und ich mag auch die Charakterisierung, wenn man es mit dem Manga vergleicht, also ja, gut, das machen wir jetzt noch kurz und dann bringe ich noch kurz die Episode zu Ende und dann steigen wir voll in Rei. Ich würde sagen, wir machen erst fertig und machen dann den Vergleich. Gut, dann merke ich mir das Rei-Thema, weil das Rei-Thema lohnt sich. Das spreche ich sowieso noch an, keine Sorge. Also dritte Viertel endet damit, dass Beryl, also dass Mamoru seine Erinnerungen wiederfindet an Endymion, seine Kräfte wiederfindet als Endymion und dass Beryl das mitkriegt und jetzt greift Beryl ein. Sieht man das schon Endymion im Endymion-Kostüm? Ja. Das Endymion-Kostüm ist scheußlich. Aber es funktioniert. Naja, er sieht aus wie der Disney-Prinz aus den 50ern. Ein bisschen. Aber es passt natürlich auch ein bisschen zu den Uniformen der Shiteno. Man hat es versucht das schon irgendwie. Es ist schon sehr, sehr übertrieben. Da ist irgendwie das zweite Kostüm, was er kriegt, fast schon besser. Ja, bei ist das dem nicht einfach nur dasselbe in schwarz? Ja, da haben sie eigentlich nur schwarzen Tüll drüber geworfen, aber es funktioniert. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen besser. Für mich funktioniert das, ja. Jedenfalls, jetzt in Folge 36 kommt Beryl persönlich auf die Erde. Das macht sie nicht oft. Am Anfang kommt sie nur als Projektion. Dieses Mal kommt sie persönlich vorbei. Und wenn Beryl persönlich vorbeikommt, gibt's Ärger. Ja. Die Projektion, die in der Übersetzung, die ich habe, immer Flug genannt wird. Ja, Seelenflug oder so. Gedankenflug, irgend sowas gibt's da. Aber jetzt kommt sie persönlich und das ist keine gute Nachricht. Weil sie jetzt nämlich ein Druckmittel gegen Endymion in der Hand hat. Weil sie sagt, komm zu mir oder ich zwinge alle Shiteno, sich umzubringen. Und um zu beweisen, dass sie das meint, lässt sie tatsächlich Nefreito sich erstechen. Und damit hat man jetzt nicht gerechnet, weil der hat mit ihr schon sehr viel, mit dem hat sie schon immer Stress gehabt, weil er eben seine Missionen immer vergeigt und dann noch eine ziemlich rumstresst mit den anderen Shiteno. Er hat viel gekämpft mit Kun Saito wegen Dark Mercury, die was für ihn übrig hatte, aber das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Der hatten also auch ihre Eifersüchteleien am Laufen. Jedenfalls, der war aus Beryls Sicht am verzichtbarsten und den hat's dann erwischt. Nefreit wird auch so ein bisschen als der liebenswerte Trottel dargestellt, ne? Das kommt eigentlich erst danach, weil vorher, ich hatte am Ende, Eindruck, aber auch bis dahin ist er schon nicht sehr so richtig clever. er ist der am wenigsten, sagen wir mal, wie drückt man das aus? Der am wenigsten negativen Eindruck hinterlässt, finde ich. Finde ich nicht. Ich finde, dass sie einfach am Anfang nicht wissen, was sie mit ihm tun sollten. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nefreiter ist der, der ein Hospital voller Kinder angegriffen hat. Das war nicht ohne. Also den fand ich schon, der war auch eine... Er hat schon einen Haufen böse Sachen gemacht, aber irgendwie... Und er war auch eine echte Bedrohung, weil er einfach sehr stark ist von seiner Magie. Und er ist eben sehr offensiv mit seiner Magie. Und er hat ihnen schon eine ganze Menge Ärger gemacht. Aber er hat sich eben auch irgendwie mächtig in die Nesseln gesetzt mit Queen Beryl. Das ist nicht gut ausgegangen für ihn. Wir sind jetzt bei Folge 36. Wir springen nicht nochmal zurück. Aber ganz kurz noch, er ist schon ein bisschen trottelig. Er ist ziemlich trottelig. Er ist nicht der hellste, ja. Also ist nicht definitiv nicht der hellste Shit, nicht die hellste Leuchte in diesem Leuchter. Ja, jedenfalls. Wie, glaube ich, auch Kunzheit, oder war es, ich glaube Kunzheit war es, dem das auch regelmäßig sehr deutlich macht. Ja, es ihm unter die Nase reibt, wie du wusstest nicht, dass Sailor Moon die Prinzessin ist, das wissen wir schon lange, hahaha. Ja. Jedenfalls, das ist jetzt ein großes Problem, weil erstens wird ihnen den Shiteno deutlich vorgeführt, dass sie hier wirklich nur Mittel zum Zweck sind. Zweitens lässt sich davon Mamoru tatsächlich erpressen, weil Beryl sagt, komm auf meine Seite, und er geht auf ihre Seite. Und da bricht natürlich für Usagi eine Welt zusammen, weil vor ein paar Tagen sind die überhaupt erst offiziell zusammengekommen. Und jetzt verliert sie ihn schon wieder. Was heißt auf ihre Seite? Er lässt sich ja eigentlich eher gefangen nehmen. Er wird eigentlich... Naja, es ist eine Art Kidnapping. Es ist dann so eine Luxusgefangenschaft, aber er ist eigentlich Gefangener. Ja, also er arbeitet nicht für Beryl. Er arbeitet, aber er kann auch nicht allzu viel tun. Was er tut, ist schon... das kommt jetzt im letzten Viertel. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo Mamoru im Dark Kingdom... Du hast es vergessen. Was? Ja, oh, genau, hier. Hier steht es riesengroß. Der Schock, Mamoru zu verlieren, ist zu viel für Usagi. Ah, und jetzt erwacht Serenity. Princess Serenity ist genauso schlechte Nachrichten wie Beryl, ja. Ja. Nee, schlimmer. Ja. Eigentlich fast so schlimmer, weil sie hat im Gegensatz Serenity kann im Gegensatz zu Beryl einfach mal den Planeten niederbrennen. Genau, wenn sie das wollte ich gerade sagen. Und sie zeigt jetzt erstmal Beryl auch, was sie davon hält. Ich schleuder 30 Energiekugeln drauf und wird das irgendwie gut gehen. Also Serenity hat hier so ein pastellfarbenes Plastikschwert und es sollte nicht funktionieren. Nennen wir es mal Schwert. Ja. Ganz wohlwollend nennen wir es mal Schwert. Dolch passt eigentlich fast. Es ist auch kein Dolch, es sieht das einfach ist ein nur Kurzschwert. Aus. Und Sawai Miu ist eben sehr gut. Die Schauspielerin bringt das dermaßen rüber. Der Gesichtsausdruck von Serenity. Also, ja. Wer jemals Serenity gesehen hat, wie sie Beryl anblickt und ihre Attacken Beryl zurück um die Ohren haut, der weiß, was hier Sache ist, dass das hier ein sehr ernsthafte Macht erwacht ist. Und das ist nicht sehr gut, weil das ist jetzt so eine Art Avatar-Zustand, in den Usagi gerät. Wenn wir das vor einem halben Jahr aufgenommen hätten, hättest du mir das erklären müssen. Da kannte ich Avatar noch nicht. Okay, ja, also sie... Aber es ist ein böser Avatar-Zustand. Ja, in etwa. Wir werden Serenity jetzt im letzten Viertel noch besser kennenlernen. Serenity ist auch nicht eine richtig vollständige Persönlichkeit, habe ich den Eindruck. Das, was von Serenity übrig geblieben ist, sind eine ganze Menge negativer Gefühle. Sie ist sehr wütend. Darf ich mal ausfallend werden? Mhm. Serenity ist ein rachsüchtiges Miststück. Ja. Uff. Ja. Das ist sie. Und sie hat... Krass gesagt, aber ja, eigentlich schon. Sie hat diese Macht, die eben Usagi auch hat. Sie ist eine der stärksten Senshi-Kriegerinnen, die es überhaupt gibt. Und sie ist im Gegensatz zu Usagi imstande, diese Macht auch wirklich zu einzusetzen. Sie weiß besser wie Usagi, wie man den Silberkristall einsetzt. Und, und jetzt kommt im letzten Viertel was. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, oh Moment. Nein, mach das bitte nicht. Stopp. Okay. Ja. Kommt im dritten Viertel nicht auch schon Myuroki? Oh, die kommt schon eher. Oh ja. Es gibt eine neue Widersacherin. Die kommt, glaube ich, schon im zweiten Viertel. Miyu Kuroki ist ein... Kuroki hieß sie, nicht Uroki. Kuroki, genau. Kuroki, weil... Dunkles Holz, glaube ich. Kurai heißt schwarz und sie hat davon den Namen. Sie ist eigentlich eine Teenager von Beryl. Sie steht in einer direkten Verbindung zu Beryl. Alles, was sie sieht, sieht auch Beryl. Aber sie kann auch sehr autonom unterwegs sein. Da gibt es ein paar Fandom-Spekulationen, inwiefern die beiden verbunden sind. Jedenfalls, sie kommt in Usagis Klasse. Sie ist ein großer Star. Sie ist eben so eine Sängerin wie Minako ist. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht und gesagt, dass Minako sehr berühmt in dieser War praktisch zwischen Minako-Fans genau. und... Genau, Minako ist super berühmt. Mio ist super berühmt und... Ihre Fans der Fleisch ja, entgegen. Genau, und jetzt in der Schulklasse bricht jetzt erstmal ein... Ja... ein großes Stress aus, weil alle plötzlich wollen jetzt Mio-Fans sein und Usagi bleibt standhaft und sagt, ich bleib Minako-Fan. Genau, und Mio, ist halt Mio macht ihr das Leben zur Hölle. Weil Mio genau. hat tut die ganze Zeit die Gehirnwäsche ja. durchsetzen und versucht Usagi eigentlich die ganze Zeit zu bescheißen und ihre Freunde ja. wegzunehmen und sie lügt der ganzen und dabei Klasse. Tut sie aber so, als wäre sie ihre Freundin. Genau, sie tut immer super lieb und lügt aber der ganzen Klasse die Hucke voll, und alle sind dann sehr wütend auf Usagi. Wenn hier eben Mio mit einem verstauchten Handgelenk kommt, sagt sie, ja, ich bin sicher, dass Usagi das gar nicht wollte, dass das passiert. Und alle sind natürlich sehr böse auf Usagi in dem Moment. Also ich erinnere mich in der Beziehung vor allem an diese eine Folge, in der Usagi aus irgendeinem Grund, warum weiß ich nicht mehr, einen Auftritt von Minako organisieren ja. sollte. Aber das kommt. Und das ist, ja, da, nein, das ich ist weiß nicht mehr, wann das kommt. Das ist Mio, sagt ihr, hey, ich hab einen guten Draht zu Minako. Sie lässt dir ausrichten, dass sie heute zu euch an die Schule kommt und ein Überraschungskonzert macht. Kannst nee. Du das bitte organisieren? Und Usagi ist happy und hängt Plakate auf und ist total happy, dass Mio, sie, weil Mio hat ihr tut so, als wäre sie ihre Freundin und findet das ganz toll von Mio und es war natürlich alles gelogen. Und Minako findet das raus und taucht dann wirklich zum Überraschungskonzert auf, als sich Mio schon total die Hände reibt und sich darauf freut, dass jetzt Usagi von der ganzen Schule in der Luft zerrissen wird, weil sie hier ein Konzert ankündigt, das nicht kommt. Und dann steht Minako da, gibt ein Überraschungskonzert und faltet zum Schluss auch noch in, also schon während dem Konzert gibt sie ein paar sehr deutliche Gesten an Mio rüber und zum Schluss gibt es noch ein kleines Einzelgespräch und da faltet sie Mio auch entsprechend zusammen und sagt, Usagi ist ein sehr nettes Mädchen, aber ich bin es nicht. Also pass auf, mit wem du dich hier anlegst. Oh. Und Usagi so, nein, ja. Was machst du dich doch ganz lieb und alles. Usagi und sagt, aber ich glaube ihr, dass sie meine Freundin sein will. Ich glaube ihr, dass es ihr leid tut. Haben wir schon darüber gesprochen, wie gemein eigentlich Minako die meiste Zeit über ist? Aber kommen wir vielleicht... Das machen wir noch. Ja. Okay. Sie hat einen ganz anderen Charakter. Ja, das stimmt. Aber das passt eigentlich. Aber da kommen wir noch. Wir können auf alle Senshi kurz eingehen, weil wir wollen ja auch über Rei reden. Ja, aber dann wir das machen wir erst Viertel abschließen. Ja, wir müssen auch die Zeit im Auge genau. behalten. Wir schließen jetzt mal das vierte Viertel ab. Das vierte Viertel ist bei allem, was sonst noch passieren mag. Es gibt ein paar sehr schöne Senshi-Sachen, die auch passieren. Es gibt tolle Rei-Szenen. Rei und Ami haben tolle Freundschaftsszenen. Es gibt eine tolle Makoto-Minako-Achse. Aber der Hauptkonflikt ist Serenity versus Metalia. Was die Serie nämlich neu macht und anders macht als die anderen Serien, ist zu sagen, Metalia ist, kann Kraft beziehen aus den negativen Gefühlen von Usagi und Serenity und kann Kraft beziehen aus dem Silberkristall. Beides. War das wirklich mit ihren negativen Gefühlen verbunden oder ja. einfach nur allgemein, wenn der Silberkristall aktiviert ist, kriegt Metalia einen Energieschub? Sobald Usagi starke Gefühle hat, besteht die Gefahr, dass sie den Silberkristall heraufbeschwört und dass dann Metalia kann diese Energie auf sich zunutze machen. Die kann die Energie für sich nutzen, aber ich denke, das ist sehr stark mit Usagis Gefühlen verbunden und weil ja im Moment Mamoru in Gefangenschaft ist, ist das keine gute Sache. Vor allem, weil Mamoru eben immer noch nicht von Usagi lassen kann und Beryl will diesen Endymion für sich haben und greift da zu sehr, sehr dramatischen Methoden. Ich habe da irgendwas mit so einem Zaubergemälde im Kopf. Ja. Es gibt ein Gemälde und es gibt eine Pfeilspitze. Also er bekommt von Jedaito eine magische Pfeilspitze in den Körper geschoben und es ist, als ob er innerlich verblutet, aber eher emotional. Und seine Lebensenergie, jedes Mal, wenn er mit Usagi zusammenkommt, wird seine Lebensenergie abgezogen und in ein Gemälde transferiert. Ah, und genau, so war das. Ja. Das ignoriert Mamoru überwiegend und Er will ja Usagi moralische Unterstützung geben, die jetzt ihre Gefühle kontrollieren muss, die nicht traurig sein darf. Das fällt ja Usagi sehr schwer. Und das... Obwohl, zugeben, er ist darf sehr... Darf ich kurz ausreden? Das ist wichtig, Moment, ich möchte den Gedanken kurz zu Ende bringen. Weil das ist was, was ich an PGSM sehr, sehr mag. Eine ganze Menge Dinge, die man immer hört, was in Asien so üblich wäre, was in Japan so üblich wäre. Ich habe einen Haufen dummes Zeug gelesen, dass in Japan noch nie ein Mädchen einen Trotzanfall hatte, dass kein dreijähriges Mädchen in Japan jemals trotzen würde, dass man das nur den Jungen zugesteht. Und das ist bei mir sofort hochgekommen, solche Geschichten, als ich das gehört habe mit Usagi muss alle ihre Gefühle immer unter Kontrolle haben. Und ich dachte, oh, was kommt jetzt? Weil bisher hat das die Serie sehr gut gemacht, dass Usagi diese Dinge eben nicht macht, die man von einem braven japanischen Mädchen erwartet. Sie ist immer sie selber. Und ich war mir nicht sicher, wie die Serie das auflöst. Und sie lösen es gut auf. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mit dem Hintergrund hat das Ganze natürlich auch eine viel stärkere Symbolkraft auf einmal. Ja. Weil eben, ja, sie lösen es gut auf und sie darf wieder sie selber sein, sie darf ihre Gefühle zeigen. Es ist nicht alles destruktiv und wir haben eine Konfrontation direkt von Usagi mit Serenity, wo Usagi auch sagt, auch wenn ich Mamoru verliere, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich liebe die ganze Welt, das ist wichtig, die anderen Menschen sind auch wichtig und Serenity sagt, die sind nicht wichtig. Mich interessiert nur Mamoru und ja, nur Endymion ist wichtig. Ist, ja, ja. Ob sie früher so war oder ob das alles ist, was von ihr übrig geblieben ist, das wissen wir nicht. Aber das ist schon extrem. Also in dem Punkt würde ich fast schon davon ausgehen, dass es nur Teile sind. Es kann sein, dass Serenity so war als Person, aber... Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Da fehlt ein bisschen was an Charakter. Ich denke auch. Das glaube ich deswegen nicht, weil wenn sie so gewesen wäre, hätten die anderen Senshi sie nicht so sehr gemocht. Da ist was dran. Wir wissen nicht, ob sie gemocht haben früher. Ja, doch, die Erinnerungen doch, kommen ja zurück. Also ich meine mich zu erinnern, dass da schon ein paar Mal was angedeutet wird. Die Erinnerungen von den Senshi kommen ja auch nach einer Weile wieder ein bisschen zurück. Aber ich glaube nicht, dass wir Szenen sehen, wo die Senshi mit Usagi im Silver Millennium irgendwas machen. Nein, wir sehen keine Szenen, aber es wird manchmal darüber gesprochen. Ja, ich denke auch, wir haben eine Rückblende, wo man sieht, wie sie mit Endymion verliebt ist. Und da ist sie eben nicht so ein heftiger Charakter, sondern da ist sie eigentlich lieb. Da ist sie ist einfach ein verliebtes Mädchen, sie lächelt, sie ist gut drauf, sie ist glücklich. Und das ist sie eben hinterher nicht mehr. Aber es ist ja auch viel passiert, sie hat nicht nur Endymion verloren, sie hat ihre ganze Welt verloren. Und das... Die nur aus einer Kulisse besteht, weil die so wenig Geld hatten für die Serie. Ja, wir sehen gar nichts eigentlich, zwei Kulissen, ja. Und das ist eine Kulisse, einmal stehend, einmal zusammengebrochen. Die Vorgeschichte wird auch anders erzählt. Dieses Mal ist die Vorgeschichte im Silver Millennium, das erfahren wir auch im letzten Viertel. Zum einen haben die Shitenna schon die ganze Zeit über Mamoru die heftigsten Vorwürfe gemacht und haben gesagt, du hast diesen Mist gebaut, du hast uns verraten. Das ist alles deine Schuld, was hier passiert ist. Und es gibt auch Shitenna, das ist auch ein großer Konflikt, dass manche von ihnen ihm das sehr übel nehmen, also Kunzaito und Zeusaito sagt, wir müssen jetzt zu ihm halten, damit sich das nicht wiederholen wird. Kunzaito sagt, es ist derselbe Depp wie damals, er wird genau dieselben Fehler machen. Dazu müsste man auch sagen, so wenn ich das richtig interpretiere, ist Kunzaito auch in der quasi zur Zeit des Silver Millenniums der die ganze Katastrophe am längsten überlebt hat. Weil man sieht manchmal diese Rückblickszene, wo alle Shiteno schon tot da rumliegen und Kunzaito lebt noch. Und er ist sehr, sehr... Und er ist traumatisiert davon. Das wird auch dargestellt, wie sehr Kunzaito das nicht mehr haben will, weil er wirklich kaputt gemacht hat. Im Gegensatz zu den anderen dreien hat Kunzaito wahrscheinlich den Untergang vollständig miterlebt. Das denke ich auch. Und wir wissen eben nicht, was passiert ist. Wir sehen nicht, wer hat wen angegriffen. Wir wissen auch nicht, sind sie wirklich auf dem Mond gestorben oder auf der Erde. Das ist alles sehr unklar. Wir wissen nur, Mamoru stirbt auf dem Mond. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe. Er stirbt in so einem Palast. Er wird hinterrücks erstochen, weil er Serenity beschützen will. Und wir sehen nicht, wer die Hand führt, wessen Hand das Schwert führt. Ich glaube, da gibt es ein paar Fantheorien drüber. Aber wollt ihr mal meine Lieblingstheorien hören? Ja, sag. Also, ich weiß es nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass das stimmt. Aber die finde ich irgendwie am schönsten. Eine Theorie ist, es war Venus. Oh. Ups. Dann wäre der Angriff von Anfang an für Endymion bestimmt gewesen und nicht für Serenity. Ich weiß es nicht. Das wäre krass. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene aussah. Ich habe nur mal ein paar Sachen dazu gelesen, so wer das wohl gewesen sein soll. Mhm. Hat er sich in einen Angriff geworfen? War das so? Ha. Müssten wir. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, das wird in der Szene nicht so ganz deutlich. Außerdem ist es auch so. Ich habe nämlich auch mal eine Theorie gelesen. Ja. Es wäre Serenity die Ältere gewesen. Wir wissen gar nichts. Also ich dachte immer, die Leute denken, es ist Beryl. Oder irgendeiner der Shiteno habe ich oder immer vermutet. Oder einer der Shiteno, ja. Ich na klar, Beryl ist das Offensichtlichste, weil Beryl ist es in der Manga vor. Das Verwirrende aber ist das auch... Offensichtlichste wollte ich jetzt nicht, eben nicht sagen. Das ja. Verwirrende ist, dass die Erinnerungen von Mamoru anders sind als die Erinnerungen von Usagi, weil Mamoru erinnert sich, dass er ins Feuer gefallen ist. Also es gibt zwei verschiedene Rückblenden und die Serie hat, glaube ich, da ein bisschen den Faden verloren. Ja gut, ich glaube, er sieht das auch immer nur in so Traumformen. Die müssen ja auch nicht immer korrekt sein, das kann stimmt. ja auch symbolisch sein. Wir wissen auch nicht, ob Serenitys Erinnerungen korrekt sind, weil Erinnerungen können, manchmal sind traumatische Erinnerungen so kristallklar und manchmal werden sie aber auch ganz, ganz stark Außerdem traue ich den Erinnerungen verändert. Von Mädchen, die Planeten niederbrennen, nicht. Ja. Ja, das ist rückwirkend wahrscheinlich auch, das ist auch besser so. Jedenfalls, die Vorgeschichte ist, Prinzess Serenity hat damals die ganze Erde vernichtet. Aus Kummer darüber, dass Endymion tot ist. Und dieser Moment hat sich praktisch eingebrannt und das ist der Moment, den sie immer und immer wieder erlebt. Endymion ist tot, alles hat keinen Sinn mehr, dann kann die Erde doch auch untergehen. Und das kommt jetzt wieder. Sie hat quasi Saturn gespielt. Ja. Aber jetzt haben wir das Problem, dass sie versucht, dass ich sage, ja, ich werde ihn wieder verlieren. Und wenn ich ihn wieder verliere, hat alles keinen Sinn mehr. Und Usagi sagt das eben nicht. Sie sagt, nein, erstens, wir werden ihn nicht verlieren und zweitens, selbst wenn, das Leben ist lebenswert und das Leben anderer Leute ist vor allem auch wertvoll. Das ist sehr typisch Usagi. Wir haben also im Gegensatz zum Anime auch nicht die Situation, dass Serenity und Usagi irgendwann zu einer Person verschmelzen, sondern sie bleiben eigentlich immer getrennt, bis dann eine von beiden ganz verschwindet. Es gibt schon das Problem, dass wenn Usagi den Silberkristall einsetzt, dass Serenity dann normalerweise die Oberhand gewinnt. Und ja, aber im Anime ist es ja so, da verschmelzen sie ja irgendwann quasi zu einer Person. Ja, da wird es eine Person. Da ist sie keine gespaltene Persönlichkeit, sondern sie verschmelzen zu einer Person. Und hier haben wir zum Schluss schon, dass Prinzessin Serenity erlöst wird sozusagen. Als sie merkt, okay, ganz zum Schluss, also wir kommen jetzt so weit, dass ich das Ende noch erklären muss, aber... Oh, ganz kurz. Du hast was Wichtiges vergessen. Ganz wichtige Szene vergessen. Welche? Du hast die Überraschungsszene überhaupt vergessen. Ray kommt zurück in den Tempel. Artemis sitzt... Folgen machen. Ach übrigens, wir haben Artemis, das ist auch eine Stoffkatze. Ja, das ist sitzt, alle, klar. Sitzt auf der Tempelstufe und erzählt eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ja. Meso, kannst du es wieder wiederholen? Gut. Ja, also wir haben natürlich jetzt eine ganze Menge, als es aufs Ende zugeht, wird es extremst dramatisch. Wir wissen, dass Minako schon sehr lange krank war. Und Minako... Ach, sie hat erfahren wir nicht, ne? Nein, wir erfahren es nicht. Aber, ja... Ich bin immer davon ausgegangen, sie hat irgendeine Form von Krebs. Ich denke auch, weil der Verlauf und die Art Diagnosen, die gemacht wurden. Aber das ist ja keine Dokumentation. Wir wissen nicht, wie und was. Wir müssen es auch nicht wissen. Aber wir wissen, dass sie... eigentlich mit ihrem Leben schon lange abgeschlossen hatte und dadurch, lange zusetzt da... und Rei und Artemis verbünden sich da ein Stück weit gegen Minako und sagen, du musst wieder als Mensch dich zu schätzen wissen. Du kannst nicht sagen, dass dein menschliches Leben nichts wert ist und dass du jetzt nur noch die Heldennummer machst. Da du als Minako bist auch jemand. Ja, ja genau. Und ganz sagen? Zum... Nein, du wartest jetzt, bis ich mit meinem Satz zu Ende bin, du merkst du das kurz. Okay. Und eben zum Schluss ist Minako an dem Punkt, wo sie es zugeben kann, dass Minako Aino auch wichtig ist. Und sie versucht, sich zu retten, aber sie schafft es nicht mehr. Genau. Es gibt dann noch so eine sehr dramatische Szene, wo sie dann diese Feier machen, weil sie sich jetzt doch entschieden hat, die möglicherweise lebensrettende Operation zu machen. Und in dem Moment war ich mir völlig sicher, ja, alles klar, das ist jetzt die Botschaft, sie soll sich für das Leben entscheiden. Und jetzt schafft sie es natürlich. Und dann kommt auf einmal, oh, Sie ist tot. Ja, vor allem, das hat mich schon überrascht. Die Drehbuchautorin hat gesagt, das war einfach ihre Geschichte und sie musste so enden, weil es die ganze Geschichte drauf zugelaufen ist. Aber Usagi hat ja normalerweise die Macht, die Toten zurückzubringen. Aber das kommt alles erst viel, viel später. Ja, so. Das heißt, sie sind zum Schluss auch nur zu viert. Oh, ich wollte das sagen. Allerdings trägt ganz dramatisch Rei dann für Minako dieses Tamburin oder was das ist. Ja. Dieses Sternentamburin, das die alle haben, trägt sie dann ganz symbolisch für Minako weiter. Ja, das sind diese Waffen, die sie irgendwann noch haben dann. Und oh ja, genau, das haben wir gar nicht vergessen, das haben wir vergessen zu sagen. Was? Können wir bitte nicht immer zurückspringen? Ja, okay. Ich wollte einfach nur sehr, sehr kurz und bündig ja, stimmt. Das vierte Viertel abschließen. Und dann dürft ihr jedes Thema bringen. Das mit den Tamburinen machen wir nachher. Diskutieren, die Tamburine sind unwichtig. Ganz kurz noch zu Minako. Diese Operation hat sie halt auch aufgeschoben. Ja. Und sie wollte die überhaupt nicht machen. Ja. Weil die Chancen sind nicht gut. Auch mit der OP wären ihre Chancen gering gewesen. Und sie sagt, das ist es nicht wert. Und die anderen sagen ihr, das ist es wert. Du bist es wert. Und irgendwann sieht sie es ein und das reicht aber nicht mehr. Und das kommt schon überraschend. Also ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich dachte mir schon, dass es anders gelöst wird. Ich fand es ziemlich dass deprimierend. Dass sie sich im Kampf opfert oder irgendwas anderes Dramatisches macht. Ja, genau. Das hatten wir in keiner anderen Version von Sailor Moon, glaube ich, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin vor dem Finale stirbt. Ja. Also sterben ja laufend Leute bei Sailor Moon, aber immer nur in den Finals. Und am Anfang. Wir haben auch, das habe ich noch nicht gesagt, wir haben eine Freitag kommt als Mensch zurück. Ja. Da kommen wir nachher, aber das können wir nachher separat machen. Zumindest, wir haben ihn nicht ganz verloren, weil wir haben ihn jetzt am Ende vom dritten Viertel ist er ja gestorben, aber er kommt als Mensch zurück und das sind ehrlich gesagt seine besten Szenen, weil er ist kein besonders guter oder geduldiger Mensch, er ist sehr genervt. Vor allem, dass er seine Kräfte teilweise zurückkriegt. Ja. Dann wird es noch richtig witzig. Und aber ich würde sagen, wir können jetzt zum Finale kommen, oder? Genau. Bevor ich vergesse, was im Finale überhaupt passiert ist. Darf ich das machen? Bitte, ja. Also, das Finale läuft darauf hinaus, Endymion nimmt Metallia in sich auf, um sie zu stoppen. Bis irgendwann nicht mehr wird von Metallia besessen. Und ja. Ja. Ja, er denkt eigentlich, er hat das im Griff. Und als er es nicht im Griff hat, ist sein Plan, dann lasse ich mich von Künzeitor eben rechtzeitig töten. Und das verschafft ihm bei Künzeiter zumindest einen letzten Respekt. Künzeiter war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon hinüber, aber genau, Metallia bringt ihn zurück. Ja, genau. Künzeiter wollte eigentlich Künzeiters Lösung, sich aus der Gefangenschaft von Beryl zu befreien, war eben in einem unbeobachteten Augenblick oder sehr unbedachte Dinge mit seinem Schwert zu veranstalten. Naja, ob die so unbedacht sind. Und er wird nochmal zurückgebracht, weil in eines ehrlich gesagt nicht gut geschriebenen Folge, nicht gut geschriebenen Szene wird auf einmal seine Vorwürfe, die Endymion gemacht hat, du hast die Erde weggeworfen aus selbstsüchtigen Gründen und jetzt wirft er eben sein Leben für die Erde in die Waagschale und das verschafft ihm etwas Respekt bei Künzeitor. Aber dieser tolle Plan von Mamoru-Endymion schlägt fehl, weil Künzeiter wird gestoppt, bevor er ihn und getötet, bevor er ihn töten kann. Und jetzt haben wir das übernimmt Metallia die genau. Darf ich mal kurz humoristisch einschreiten? Ja. Ist der Plan, ich nehme das große ultimative Böse in mir auf, mir einzeln, in irgendeiner Geschichte jemals gut gegangen? Aber das ist auch nicht Mamorus Plan, das ist Endymions Plan, weil bevor er das macht, hält er eine Rede, die so dermaßen unmamoru ist. Ich bin der Prinz der Erde. Ich habe das Herz der Mondprinzessin erobert. Ich werde auch mit Metallia fertig. Und dann springt er direkt in Metallias, was auch immer das ist, rein. In Metallias Wohnhöhle und das ist die komplette Selbstüberschätzung. Das ist sehr Endymion-mäßig. Und dann, das war von Anfang an klar, dass das keine gute Idee war. Und dann verwandelt er sich irgendwann in Dark Endymion, wie man es nennen kann. Sein Anzug wird schwarz und die Senshi versuchen ihn zu bekämpfen. Wir kriegen ein paar richtig gute Attacken. Burning Mandala und noch andere OP-Attacken. Ja. Von den Senshi. Praktisch wirklich die stärkste Attacke von den Senshi, die wir hatten. Außer, glaube ich. Wobei Burning Mandala jetzt traditionell nicht die stärkste Attacke ist. Aber okay, mach weiter. In der Serie ist es die, hat sie in dem Moment noch keine stärkere gehabt. Genau. Und dann, irgendwie hat Usagi ein Schwert. Ich weiß auch nicht mehr ganz warum. Das habe ich jetzt vergessen. Warum hat sie ein Schwert? Ich glaube, das ist Endymions Schwert. Kann sein, genau. Nicht ihr eigenes. Es ist auch nicht Serenity. Es ist in und dem Moment Sailor Moon. Na, das Sword of the Silver Crystal kommt ja später. In PGSM eigentlich nicht vor, sage ich jetzt mal. Es gibt ja noch diesen Spezial-Arc, genau. Genau, kurz zurück. Ja, also Usagi steht, es ist die letzte Konfrontation genau. Ist Sailor Moon gegen den von Metallia besessenen Mamoru. Die anderen Senshi können nicht mehr. Keine Sorge, sie sind noch nicht tot. Noch nicht? Noch nicht? Genau. Und sie kriegt dieses Schwert und sie vergießt eine Träne und das Schwert irgendwie wird, das wird vom Silberkristall, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt einfach. Oder von Usagi, von Sailor Moons Kräften aufgeladen. Und sie schafft es irgendwie damit, Dark Endymion zu erstechen und besiegt dann Metallia. Ja. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Serenity mag das nicht. Ja. Und Serenity. Serenity hat jetzt ja auch recht. Serenity. Ist sowieso alles schlimm. Serenity killt praktisch beinahe Usagi, zumindest als Persönlichkeit. Übernimmt die komplette Kontrolle und versucht, die Erde zu zerstören. Und die Senshi versuchen sie aufzuhalten. Kriegen dann Waffen. Genau. Ihre Tambourine verwandelt sich endlich mal in was Nützliches. Waffen, die wirklich auch einigermaßen in Ordnung aussehen. Was wir später besprechen können. Oh ja, sehr schöne Waffen. Ich überlege gerade, was ist es nochmal? Ich glaube... Mercury kriegt, glaube ich, ein Schwert. Ja, sie Mars hat kriegt... Zwei Langdolche. Nee, ein Langdolch. Mars kriegt entweder Säbel einen, oder Dolche, so genau weiß man es so, nicht. Und ja, einen für sich, einen für Minako. Und Jupiter kriegt eine Lanze. Das ist nicht sogar so ein... Oder das ist, glaube ich, sowas... ja, es ist dieser Donnerspieß, den man aus der japanischen Mythologie auch kennt. Okay. Dieser von diesen Donnergestalten, dieser Spieß mit diesem blitzförmigen Ende. Okay. Ja, und es gibt irgendeine Sagengestalt, die hat den auch immer. Ich habe nur vergessen, wie die heißt. Ami ist eben diejenige, die sagt, wir müssen sie stoppen. Ausgerechnet Ami, ausgerechnet Mercury ist diejenige, die sagt, das ist nicht Usagi und wir halten sie auf. Aber sie haben einfach keine Chance. Ein sehr cool inszenierter Kampf, weil Serenity dann sowas wie weiße Jungen beschwört, die gegen die Senshi dann kämpfen müssen. Ja. Ne? Aber das ist, ja... Was wir ganz vergessen haben, oh, das können wir später noch machen. Wir haben noch genug Zeit. Aber jetzt sind wir ja fast fertig. Das heißt, Serenity ist raus aus diesem Kampf. Sie überlässt das eben, also sie zieht sich schlichtweg raus. Also sie haben nicht mal eine Chance, gegen sie zu kämpfen. Sie zieht sich raus und zerstört die Erde. Sie zerstört erstmal das Dark Kingdom. Genau, weil der Kampf... Oh ja, sie hat noch eine Konfrontation mit Beryl. Und Beryl sagt, Beryl sagt, Serenity sei das pure Böse. Ja, und ich bin geneigt, hier zuzustimmen. Zum gewissen Teil, ja. Aber Beryl hat sehr egoistische Gründe, weil sie sagt, du nimmst mir immer alles weg. Erst nimmst du mir Endymion weg, dann nimmst du mir Mamoru weg, dann nimmst du mir Metallia weg. Das sind natürlich Dinge, die Beryl auch nicht haben sollte. Ich sage nicht, dass Beryl die Gute in der Geschichte ist, aber Serenity ist es auf jeden Fall auch. Aber als Beryl eben sagt, siehst du, jetzt reagierst du schon wieder völlig über, deswegen warst du für mich immer nur ein kleines Mädchen. Und das Serenity ist schon das Härteste, was Beryl in dem Moment aufbringen kann. Und das ist. Und Serenity pulverisiert mal nebenher noch so das Dark Kingdom. Da ist plus, schon was dran. Plus Beryl und Jedaito, der als letzter Tenor übrigens stirbt. Ja, vor allem, es ist ja dann so, dann Beryl gibt dann irgendwann auf, weil sie merkt, sie hat überhaupt keine Chance und sie hat auch nicht den Hauch einer Chance. Ja. Und lässt dann vorbei. Alle Shiteno quasi frei. Naja, alle, und den einen, den sie noch hat in dem Zeitpunkt. Wirklich? Ja. Sie nimmt ihre Kontrolle von ihm. Genau, und gut, Nephrite ist prinzipiell noch da, aber der ist halt weg. Der ist schon als Mensch auf der Erde. Der hat in dem Moment aber auch die Wahl, weil seine Kräfte zurückkehren. Er hat die Wahl, ins Dunkle Königreich zurückzukehren. Er hat die Wahl, an Beryl Rache zu nehmen, weil er ist ziemlich sauer. Oder er hat die Wahl, als Mensch auf der Erde zu bleiben. Und seine Entscheidung ist zu bleiben. Ja, und ganz faszinierend ist natürlich Jadals Entscheidung, der jetzt wieder frei denken kann und trotzdem bei Beryl bleibt. Ja. Und das wird allerdings nur für ungefähr 5 Sekunden, weil dann brennt Serenity die ganze wieder. Ja, da genau. Wird der ganze Planet vernichtet. Aber ganz, das ist schon... Und auch die ganze Duck Kingdom. Das ist eine von seinen besten Szenen von Jedi Tod. Ich finde auch den Satz, der hat sich eingebrannt von Queen Beryl, als Serenity dann richtig loslegt, sagt Beryl, ja, es reicht jetzt, kein Grund mehr, die Königin zu spielen, und dann entlässt sie ihn, ja. Ja. Schöner Satz. Ja. Ja. Und sie hat immer alle dazu gezwungen, ihr das zu geben, was sie wollen. Und in der letzten Minute kriegt sie noch einmal Würde dadurch, dass er das gibt, was sie braucht. Nämlich ohne gezwungen zu sein. Ja, jemanden, der einfach bei ihr bleibt, freiwillig. Das ist eigentlich das, was sie eigentlich nie hatte. Das ist eigentlich eine sehr schöne. Und leider wird das wieder hinweggefegt. Nachdem wortwörtlich? Ja, aber die Shiteno kommen wieder. Zum Schluss und wir sehen sie noch einmal für ein paar Sekunden und wir sehen sie in den Specials und es ist nie wieder die Rede davon, dass er sich für Beryl entschieden hat. Du hast einen ganz großen... auf dem großen Mamoru-Trip. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Klar, es ist ein Happy End für Mamoru. Wir haben jetzt nämlich, die Erde ist zerstört und wir haben die letzten Szenen in wo auch immer, im Jenseits nehme ich an. Oder in irgendeiner... Nee, ich bin davon ausgegangen, die letzten Szenen, du meintest die mit Usagi und Endymion und Serenity, ne? Und, es gibt alles. Es gibt eine Szene, wo sie einfach in einer großen Wüste trifft. Ja, genau. Bin ich immer davon ausgegangen, die große Wüste ist einfach das, was von der Welt noch übrig ist. Wow. Das ist auch möglich. Das wäre natürlich eine Option. Genau, das würde von der Animation sogar hinhauen. Er streift einen Ring über, es gibt einen Kuss, aber das ist Usagi, das ist nicht Serenity, aber in dem Moment, wo sie das machen, wo sie ihn endlich kriegt, in dem Moment sagt Serenity, okay, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kann ich gehen. Und dann geht sie. Und davor tut sie allerdings noch kurz die Erde mal wiederherstellen, weil sie halt, oder? Das ist eine Entscheidung von Usagi, die sagt, oder? Wir beide zusammen können das machen. Warte mal, war das nicht so? Aber es wird uns das Leben kosten. Sie wissen, wenn sie so viel Macht freisetzt aus ihrem Silberkristall, wird erstens der Silberkristall brennt erstens der Silberkristall aus, glaube ich. Das wissen sie nicht, aber sie weiß, dass es ihr Leben kosten wird, weil sie das nicht überlebt. Der Silberkristall zerbricht. Ja, und sagt sie beide entscheiden sich eben dafür, das zu machen, ihr Leben zu opfern. Um die Erde wiederzubringen, um alle Menschen wiederzubringen, um alles wieder so zu machen, wie es war. Und das tun sie dann auch. Und daraufhin, dann erst sind sie wirklich tot. Und dann im Jenseits haben wir die Stelle, wo Serenity endlich frei ist und gehen kann. Und wir haben Mamoru bekommt. Und ich Shiteno ganz kurz mal, die sagen, hey, guck mal, was wir für dich haben, dein Leben. Dein Bild, und bringen ihm das dieses Gemälde. Das Bild, in dem seine Lebenskraft gespeichert war, bringen ihm... Und sagen, es ist für uns okay, wenn du wieder zurückgehst auf die Erde. Geh zurück und leb dein Leben. Wir wollen das so. Und alles sind plötzlich, alles ist so heititei. Und ich finde es einerseits gut, dass sie das wieder auf die Reihe kriegen, aber dass man so tut, als wäre nie was gewesen, das gefällt mir jetzt eher. Genau. Nicht so. Interessant finde ich. Aber das ist Manga-kompatibel. In der Abschlussszene vergessen sie auch erstmal Usagi. Genau, und dann ganz am Ende erinnern sie sich wieder und dann gibt es ein Happy End und damit endet die Folge eigentlich. Da taucht Usagi wieder auf und damit endet die Serie. Die Senshi bringen Usagi zurück, weil sie sich erinnern. Usagi wäre auch bereit gewesen, ihre Zeit im Jenseits zu verbringen, aber weil vier Senshi bringen die vier sie durch ihre Gedanken zurück, oder? Das ist nicht ganz klar. Es kann auch sein, dass sie sich erinnern, weil Usagi sowieso zurückgekehrt ist und in dem Moment kehren auch ihre Erinnerungen zurück. Aber ich habe das immer so verstanden, man sieht, sie erinnern sich und dann kommt Usagi. Oh, und Minako lebt übrigens wieder. Ja, alle kommen zurück, auch Minako. Und alle sind auch, Und dann gibt es eben die große, große, schöne Szene. Usagi kommt zurück. Alle rennen sich ihr gegenseitig in die Arme. Die Hack-Szene. Ja, und Mamoru ist auch sehr happy, weil er ist ein großer Unterstützer immer von Senshi-Freundschaft. Das ist immer sein Ding. Darf ich? Genau. Damit das Letzte, was quasi der Silberkristall wahrscheinlich bewirkt hat, ist, Usagi zurückzubringen. Mhm. Und danach ist der Silberkristall zerstört. Ja. Und die Senshi haben keine Kräfte mehr. Ja. Sie sind keine Senshi mehr. Sie sind jetzt nur noch Menschen. Ja, also das ist was PGSM nicht sehr gut macht. Klar, sie haben gewusst, sie werden keine zweite Staffel mehr drehen. Aber ich finde das eigentlich ein starkes Ende. Ich finde nicht so toll. Wird leider ein bisschen kaputt gemacht durch den Special Act nachher. Aber an sich finde ich ein starkes Ende. Die Kräfte wiederzubringen bei Bedarf, das finde ich eigentlich gut. Das finde ich richtig. Nein, nicht ganz bei Bedarf, halt nur einmal im Special Act. Ja, hätten sie noch einen gedreht, wäre ihnen noch ein Grund eingefallen, keine Sorge. Ja, ja denke ich auch. So, der Silberkristall hat sich wieder selbst regeneriert oder was weiß ich. Ich kann übrigens mal kurz zum Thema. Ich kann ultra kurz die Specials erklären. Warte kurz. Was? Matt, ich wollte was sagen. Ja, zum Thema Zeitmanagement. Wir sind jetzt an dem Punkt, wie lange der ganze Podcast dauern sollte. Sollen wir eine zweite PGSM-Folge machen, wo wir nur diskutieren? Nee, wir machen jetzt ein bisschen weiter, aber, okay. aber ein bisschen auf die Zeit achten, ja. Würde ich sagen. Wir sind bei einer Stunde drei. Ich erwähne jetzt nur, es gibt ein paar Special. Es gibt zwei sehr kurze Special, die sind sehr nett. Ein Tuxedo-Mask-Special, ein Hina-Special, Vor- und Nachgeschichte jeweils. Und es gibt ein Sailor V. Die kenne ich gar nicht. Es gibt, die Tuxedo-Mask erzählt Usagi, warum er eigentlich diese Tuxedo-Verkleidung hat. Die Vorgeschichte von Tuxedo-Mask ist das. Ist das der, wo es auch diese berühmt-berüchtigte Verwandlung die gibt? Ja. Die kannte ich bis vor kurzem gar nicht. Da hat Sailor Cat mich kürzlich darauf hingewiesen. Ja, die ist sehr gut. wir wollen da auch eine kleine Kabine. Lohnend. Es gibt von Hina, da wo wir sehen, was macht eigentlich Hina in der Zukunft. Kenn ich gar nicht, muss ich mal schauen, glaube ich. Hina wird eine Schauspielerin. Das habe ich irgendwie vergessen. Und sie wird, also sie hat ein, so wie es aussieht, scheint sie ein zufriedenes, erfolgreiches Leben zu führen hinterher. Und sie spielt aber im Grunde Dinge nach in ihrem Film, die so ein bisschen in der Serie passiert sind. Das ist ganz witzig. Sie wird jedenfalls, es ist eine ziemlich coole Rolle in der. Und dann gibt es ein kleines Sailor V Special. Das also so klein auch nicht. Es ist völlig Banane, aber das macht gerade den Reiz. Es ist eine Vorgeschichte, es spielt vor der, es heißt Act Zero. Ist das der Zero Act? Ja, es spielt ah, vor der Serie. Minako ist bereits ein Star, bringt ihr erstes Album raus und das ist, wie hat sie ihre Kräfte gekriegt, das wird erklärt. Wir haben einen Gastauftritt von Sailor Rabito. und ein paar anderen tollen Sailern. Wir haben einen Gastauftritt von vier, also es gibt einen Juwelendieb wieder mal, und wir haben einen Gastauftritt von vier Polizeibeamten, die das auch ungefähr super. So viel auf die Reihe kriegen. Die Shitenno? Ja, also das sind die Schauspieler von den Shitenno-Spielen, die Polizisten. Oh, jetzt weiß es wieder. Sie machen einen Haufen Insider-Gags. Sie machen irgendwie diesen Witz mit, wir sind die vier Generäle der ja. ja. Es ist klasse. Und alle haben sehr alberne Auftritte. Und das ist eine sehr schöne Episode. Und dann gibt's ein. Endet dann, glaube ich, auch mit der ersten Szene aus der ersten Folge, ne? Fast, ja. Ich glaube, sie endet damit, oder dass Artemis sagt, kannst du herkommen? Und Luna stürzt wie so ein brennender Komet auf die Erde. So, ich kann ja! Nein, das nee, war ich meinte schon. Jetzt eigentlich die Szene, in der Tuxedo-Mask irgendwas geklaut genau, hat. Genau, Tuxedo-Mask macht sich mit den Juwelen aus dem Staub, die ein anderer Juwelendieb eigentlich geklaut hat, und Jung Tuxedo-Mask beklaut den. Und dann sind wir im ersten Akt, wo Minako ihn stoppt. Genau. Genau, das ist ja die erste Szene, glaube ich, aus Folge 1. Oder es ist zumindest ein ähnlicher Verlauf. In der ersten Folge ist noch Tuxedo-Mask, der das selber geklaut hat beim Juwelier. Aber wir sehen, das Problem haben die nicht zum ersten Mal, so wie es aussieht. Und das letzte Special ist ein Folge-Special, das spielt 2 Jahre nach der Serie. 4 Jahre steht hier, das kann, okay, meinetwegen, ich dachte, umso besser. Macht auch mehr Sinn, dann wäre sie 18. Genau, oder 19. Weil mit 16 15, heiraten geht zwar, glaube ich, aber wäre ein bisschen arg jung. Ja. Usagi und Mamoru wollen heiraten, kriegen sich mächtig in die Haare in den Hochzeitsvorbereitungen. Plötzlich tauchen die Shitenno wegen nix. Kidnappen hier wieder, kidnappen Usagi und Tuxedo Mask. Die Senshi haben jetzt die Aufgabe, ihre Kräfte wieder zu finden. Durch eine Vision vom Mond finden sie ein Schwert und versuchen jetzt hier damit irgendwas auszurichten, aber sind die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Horden von Yomas auf verschiedene Arten niederzumähen. Ja. Clown-Yomas? Ja. Für Clown. Es wirkt alles Fake Shitenno. Fake Shitenno. Wir kriegen Fake Shitenno, wir kriegen Clowns. Es ist, sagen wir mal, der hat nicht das höchste Budget. Das wirkt alles ein bisschen wie der Dream Arc, ne? Ja, aber ehrlich gesagt, sobald du anfängst, die Handlung auseinanderzunehmen, passt es nicht mehr. Man muss es nur genießen. Weil also dieser Special Act ist auch länger, ne? Der hat ja fast Filmlänge. Und wir kriegen Mio Kuroki, kehrt zurück als Königin der Welt. Sie will jetzt nämlich hier diesen Laden übernehmen und dazu möchte sie auch noch einen passenden Ehemann. Und hier läuft ja noch ein Prinz frei rum und den schnappt sie sich dann. Die heiraten in dieser Folge. Also die komplette Zeremonie wird vollzogen. Aber Usagi platzt rein und holt sich ihren Mamoru zurück. Und daraufhin verwandelt sich Mio Kuroki in ein Übles. Da fehlt was. Genau. Da fehlt einiges, aber worauf willst du hinaus? Mamoru, wir können nicht die ganze Folge erzählen, aber was? Mamoru stoppt diese vier Shiteno, die sich irgendwann später als Gedanke haben, eine Schlacht im Wald. Es stellt sich heraus, dass diese vier Shiteno fake sind. Es tauchen die echten Shiteno auf. Ja. Wir haben eine epische Kampfszene. Wir haben noch eine weitere epische Kampfszene, wo Mamoru im Alleingang Sword und Shield platt macht. Zwei mächtige Yoma. Die waren auch so ein bisschen fremdschämen, ne? die waren irgendwie so weird. Und dann haben wir diese Mio Kuroki gesehen, wo sie, ja, und dann verwandelt er sich in dieses riesige Tentakelmonster. In eine Orchidee. Ich fand die Wahl von der Orchidee oder interessant. Orchidee? Es ist eine Monster-Orchidee. Es ist eine Schlingpflanze in Orchideen-Dingens. Ja. Jedenfalls, dann müssen sie alle, die Shiteno, die Senshi, die jetzt inzwischen dazugestoßen sind, sich verwandeln konnten. Es gibt eine Sailor Planet Attack. Erst wird die Senshi geplättet, dann kommt die Sailor Planet Attack. Senshi? Die Shiteno werden geplättet. Und die Senshi und Usagi kriegen es aber gebacken mit einer nicht sonderlich toll animierten, aber trotzdem sehr eindrucksvollen Sailor Planet Attack. Wird zerstören dieses Herz von dieser Orchidee und zerstören damit das Monster. Sie zerstören das Monster, ja, und dann also versöhnen sich Usagi und Mamoru, die eine ganze Menge Stress miteinander hatten in der Zwischenzeit. Und Usagi ist höchstwahrscheinlich schwanger. Ja, das ist auch so. Es wird angedeutet, dass Usagi bereits schwanger ist. Jedenfalls, sie entschließt sich, diesen frisch verwitweten Mamoru jetzt doch noch wieder zu heiraten. Einfach nicht drüber nachdenken. Und dann kriegen wir eine schöne, schöne Hochzeit. Also zumindest eine kurze Szene, wie sie aus der Kirche kommen. Ein Blumenstrauß wird geworfen. Motoki fängt ihn. Macht Makoto einen Antrag, den sie auch irgendwie annimmt. Ja, die beiden haben einmal einen guten Aufbau. Während der ganzen PGSM-Serie haben die beiden einen sehr, sehr langen, schönen Aufbau. Das fällt jetzt nicht einfach vom Himmel. Jedenfalls, es endet schön. Und das ist auch was wir sonst nicht kriegen, die Hochzeit. War noch was zum Special am Ende? Nee. Oder waren wir damit durch? Es gibt. Gut. Da könnten wir jetzt lang drüber. Ja, aber es gibt noch einiges, was wir ansprechen müssen, deswegen. Ich würde lieber über PGSM als Ganzes, über den Dark Kingdom Arc. Ja. Ja. Du hast gerade die Effekte angesprochen. Kann ich da was sagen? Ja. Also, das ist so halb-halb. Die Kampfszenen sind meistens nicht so arg. Ja. Es gibt eine Handvoll, die einigermaßen gescheit sind. Dann Special Effects, selber eigentlich. Wir haben eine oder zwei, die sehen ganz in Ordnung aus. Die anderen Sachen denkst du, ach, wer hat hier wen wieder in die Special Effects Kammer gelassen? Wir haben diese Tamburine, die sich mit denen sie diese Planet Attack machen können, glaube ich. Das geht aber eigentlich. Also ich finde die Sache ein bisschen lächerlich, aber der Effekt geht eigentlich. Ja. Dass sie damit sehr viel Schaden anrichten können und alles. Und es gibt ein, zwei Attacken, die gut aussehen. Ich glaube, Minakos zweite Attacke sieht ziemlich gut aus, wo sie ihre Kräfte verliert und wieder zurückkriegt. Alle Upgrades sehen gut aus. Alle Upgrade-Attacken sehen ziemlich gut aus. Wobei ich finde, fast alle Gegenstände sehen irgendwie lächerlich aus. Insbesondere alle, die mit Serenity zu tun haben. Das ist aber Absicht, weil wenn du eine Tokusatsu-Serie drehst, also so eine Live-Action-Serie mit Effekten, dann willst du Spielzeug verkaufen. Und das funktioniert am besten, wenn das Spielzeug so aussieht in der Serie. Und dazu kann man natürlich das Spielzeug gleich in der Serie verwenden. Das kennen wir auch von Kamen Rider, dass man Plastikspielzeug als Gimmick einsetzt für alle möglichen Dinge und das kannst du genauso im Laden hinterher kaufen. Ja, aber dann hätten sie es wenigstens etwas schöner designen können. Das allerdings. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so die Probleme mit, weil ich finde einfach die Kampfszenen so unterirdisch. Ja, die meisten Kampfszenen sind richtig. Und toll, Kampfszenen. Erstmal, ich wollte noch sagen, Kostüme. Die sind okay. Die sind ziemlich okay, außer Die ersten paar Yoma-Kostüme, die gehen gar nicht. Da hab ich grad. Da gibt's ein paar. Ich mag den Strohmann. Ja. Es gibt Leute, die den Strohmann hassen und ich liebe ihn. Oder erste Folge. Wir hatten kein Geld für ein Kostüm, also haben wir wir hatten zu viel Geld und haben CGI-Yoma hingestellt. Genau, das war dieses komische Wasserartige Ding, ja, ne? So eine Art, ja. Und der gehört noch zur besseren Kategorie, finde ich eigentlich noch. Ja, also ich sag mal jetzt für alle. Ich gebe mal den Hinweis für alle, die diese Serie vielleicht gucken möchten und noch nicht kennen. Das bringt auch. Wenn ihr sie guckt. Dann guckt sie mindestens bis Folge 12. Wirklich. Ja. Dann wird es viel, viel besser. Ja. Aber man darf keine hohen Erwartungen an die Effekte haben. Wir haben wirklich großartige Schauspielerinnen und Schauspieler. Also speziell bei den Yoma-Kostümen haben sie sich ja irgendwann entschieden, dass sie dieses eine hochwertige Kostüm hatten, das sie dann immer wieder umgebaut haben. Ja, aber das finde ich okay. Ja. Das finde ich gut. Aber die ersten paar sind wirklich scheußlich. Was ich lange nicht gerafft habe bei den Yoma, was ich wirklich nach Jahren erst immer aufgefallen ist, die sind farblich kodiert. Die haben nämlich um die Schienbeine immer bunte Wickel und jedes Shiteno hat eine eigene Farbe. Okay, also die Wickel waren mir aufgefallen, aber nicht, dass die einen Zusammenhang hatten. Jedaitos Yoma haben pink. Und passt. Außer das erste. Kunsaitos Yoma haben beige oder gold, je nachdem. Zeusaitos Yoma sind sehr speziell. Die haben oft irgendwas Silbernes. Zeusaito hat Yoma? Oh ja. Ein oder zwei aber. Ja, hat er, aber die sind schon sehr spektakulär. Die sind, ja. Da designermäßig. So. Der eine aber die Yomas sind. Ich finde Yoma. Ja. Dadurch, dass sie ein einheitliches Design haben, sie haben oft. Also. Apropos Yoma. Unser Icon für die. Und auch unser Titelbild für den Podcast. Das ist eines von den PGSM Yoma. Das war ein Cosplay von mir. Eines davon ist die Tuxedo-Maske und der Hut. Und die andere Maske ist eine Yoma-Maske aus PGSM. Ich glaube, ich muss jetzt gestehen, dass ich das nicht kenne. Also, wenn du die Folgen runterlädst und du spielst sie ab, müsstest du unser Icon sehen, während du es abspielst. Und wenn du mal auf dem Tumblr von Meso Mondstein warst, siehst du es als Hintergrundbild und als Charakterbild. Ah, okay. Was ist noch was zu den Kostümen? Und das war Rustys Cosplay, war Tuxedo-Maske und mein Cosplay war der Yoma. Genau. Wir haben noch sehr einheitliche Yomas, das sind diese Metallia-Yomas, die von diesem Haupt-Yoma beschworen werden und wir haben sie die ganze Zeit. Aber die Yomas sind nicht die Hauptsache. Ich würde lieber über die Kostüme von den Senshi und Shiteno reden und die sind sehr in Ordnung. Die sind vor allem die Shiteno haben super Kostüme. Die Shiteno sind eigentlich am. Die Shiteno haben sogar noch vergleichsweise die besseren Kampfszenen. Ja. Ja, das kommt daher. Da können wir mal kurz. Der Schauspieler von Kunstleiter eben auch trainiert ist für Bühnenkampf. Der macht das auch jetzt seit ja in sehr vielen Bühnenshows. Okay, ganz kurz. Interessant, das ist nämlich. Ja. Ich behaupte jetzt mal, das kann ich jetzt nicht beweisen, dass ich ein wenig was von Schwertkampf verstehe. vor allem von asiatischem. Ja. Und Kunzeit ist der Einzige, bei dem ich ab und zu das Gefühl habe, das sieht aus, als wüsste er zumindest ungefähr, was er da macht. Ja, aber Bühnenkampf ist ja auch eine eigene Sportart. Das ist ja nicht vergleichbar mit echtem Kampf. Ja, aber man sieht ab und zu wenigstens mal so ein paar Formen, wo man denkt, sieht zumindest aus, als hätte er so eine grundsätzliche Ahnung davon, wie man das Ding an die Hand nimmt. Ja. Ja, es sieht eindrucksvoll aus. Und das wird aber auch sehr abgenutzt. Die ersten paar Schwertszenen von ihm sind super und dann irgendwann schreiben sie ihm einen Haufen Schwertszenen rein, ob man die jetzt gerade gebraucht hätte oder nicht, auch wenn es toll aussieht. Also ich meine damit jetzt nicht die Schwertszenen, die mit dem lustigen Schneideeffekt benutzt werden, sondern vor allem Szenen, wenn er mal einfach nur ein Schwert in der Hand hält. Er trainiert ja auch, manchmal sieht man ihn und er trainiert einfach nur. Ich wollte nochmal zu dem Design der Shiteno kommen. Was ich nämlich recht faszinierend finde, also Jadeite sieht ja wirklich aus, ungefähr wie man sich Jadeite vorstellt. Ja. Dann haben wir Nephrite. Ja. Ja, aber ich meine, Nephrite, der zumindest schon mal ein etwas anderes Kostüm hat, also auch schon, und vor allem auch eine völlig andere Haarfarbe und eigentlich ganz anderen Kopf. Die Fantheorie ist, dass man hier das Design von Rubeus für Nephrito ein bisschen geklaut hat und dass man für Zeusaito das Design von Prinz Diamond ein bisschen geklaut hat. Dass man hier andere Staffeln aus Sailor Moon auf diese Art und Weise in diese Staffel reinschmuggelt. Ja, da würde ich nämlich sagen, also Zeus hat halt so ein komplett weißes Kostüm. Ich glaube, die Basis ist auch bei ihm die Shiteno-Uniform, die halt weiß ist bei ihm. Und Und darüber hat er so einen ganz weiten, fließenden Mantel. Und er hat weiße Haare. Ja. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hä? Jetzt schon Kunzeit? Ja. Weil ich dachte, weiße Haare, das muss jetzt Kunzeit sein, ne? Nein, ist es nicht. Nö. Ja, und Kunzeit hat auch als Basis halt die Shiteno-Uniform, sieht dann wieder sehr ähnlich aus wie die von Jade halt, aber er hat diese sehr pompösen Schulterstücke mit dem langen Cape darüber und er hat lange schwarze Haare. Ist interessant. Und wenn wir gerade von Haarfarben reden, die nicht stimmen, würde ich auch zu den Senshi kommen, die in Menschenform ja auch ganz normale Haare und Frisuren haben. Ja, und das funktioniert echt gut. Also bei Rei ist es so, dass der Unterschied von vorher nachher nicht so groß ist. Ihre Sie hat aber Haare, als Maß hat sie deutlich längere sie hat Haare. längere Haare, aber sie ist nicht wiederzuerkennen. Aber die anderen verändern sich sehr stark durch ihr, einfach durch dass die Haare völlig anders sind. Also Usagi hat ja halt erstmal schwarze Haare und hat so, ja, sie hat keine Odangos, ne? Sie hat nur so ganz normale Doch, doch, Doppelzöpfe. man macht ihr die Knoten, aber man macht ihr realistische Knoten. Also, es ist wirklich so, wenn du, also ich habe diese Frisur schon erklärt gesehen. Meine Haare sind, wenn ich es mache, dann muss ich praktisch die Länge, die meine Haare haben, komplett aufbauen. Da bleibt nichts mehr übrig, wo runterfließt. Also man muss unfassbar lange Haare haben. Ja, das also ich Aber weil wenn ich habe schon mal Odango-Frisuren gesehen, da ist halt eigentlich, das sind halt Dutt-Frisuren, da hängt eigentlich nichts mehr runter. ja, man muss sehr lange Haare haben und dann geht das. Also es ist möglich. Und man sieht ja auch, wenn sie die Haare offen trägt, das tut sie manchmal abends, sie hat sehr lange Haare. Und das ist vielleicht nicht super, also vielleicht sind sie nicht ganz so lang, vielleicht ist das eben auch ein bisschen getrickst, aber es ist eine mögliche Frisur und sie hat Haarknoten, aber sie sind nicht ganz so auffällig und nicht ganz so riesig wie im Anime. Und als Sailor Moon wird sie dann natürlich blond und kriegt die typischen Ja. Sailor Moon Odangos. Was ich mich ja frage, warum wird sie eigentlich blond? Weil alle anderen kriegen ja quasi die Haarfarbe ihrer Senshi, also ihres Vorlebens. Nur wir sehen ja, Serenity hatte auch keine blonden Haare. Aber Princess Serenity war blond. Ja, es ist ja auch die Senshi-Form, die Ja. sie annimmt. Anscheinend hat die Senshi-Form die Angewohnheit, einfach Haare zu färben. Magisch, Keine. magisches Haar. Na gut. Naja, jedenfalls, Ami ist auch schwarz. Eigentlich sind die alle schwarzhaarig, ne? Schwarz und Nee, braun, Makoto ja. hat wirklich braune Haare. Und Ami hat, er hat längere Haare. In der verwandelten Form nicht so arg, oder? Ja, Ami hat lange Haare Genau. als normaler Mensch und kurze blaue Haare, wenn sie verwandelt ist, und das macht schon eine Veränderung. Was ich jetzt witzig gefunden hätte, das habe ich auch im Podcast mit den Zauberkräften schon gesagt. Es gibt ja im 90er-Anime diesen Gag mit dem Friseursalon, wo die Bösen anhand der Haare dann Sailor Ja. Moon identifizieren. Oh. Ich hätte sehr lustig gefunden, wenn sie das bei PGSM auch gemacht hätten und es genau deshalb nicht funktioniert. Stimmt, das wäre cool gewesen. Wäre eine witzige Episode gewesen, Ja. zumindest. Ja, hätte er machen können. Also Ja, es wäre aber halt wir haben witzig nicht nur gewesen. andere Outfits für die Senshi, weil sondern wir haben so viel Charakter. Senshi und Shiteno. Aber natürlich am meisten für die Senshi. Wir haben ja schon erklärt, dass Ami ein großes Freundschafts- und Vertrauensthema hat. Wir erfahren aber im PGSM auch, will sie eigentlich wirklich Ärztin werden? Weil es gibt schon eine Folge, wo sie mit ihrer Mutter endlich nach langem, langem Ringen eine Aussprache hat und sagt zu ihrer Mutter, ich will schon Ärztin werden. Und die Mutter sagt, nur wenn du es wirklich möchtest. Du musst das nicht für mich machen. Weil Ami hat in einer früheren Folge gesagt, das mache ich, weil meine Mutter es möchte. Und hier kommt mal ihre Mutter zu Wort, die auch sehr nett ist und sagt, nein, das musst du nur machen, wenn du es wirklich Ja, möchtest. und dann noch ein, zwei weitere Unterschiede ein bisschen aufzulisten. Motoki ist im Vergleich zum Anime und im Vergleich zum Manga, der ist ein bisschen so auch ein bisschen so ein Trottel. Wir haben seine absolut glorreiche Schildkröte. Die ist doch klasse. Die hat nur Kamikichi! immer so wenig Platz. Yay! Sie täte mir leid, wenn sie immer in diesem Terrarium wäre, aber wir wissen, er nimmt sie häufig raus. Er bietet In ihr diese eine Menge Schachtel, ne? Abwechslung. Ja. Weil Schildkröten sind ja eigentlich schon sehr unternehmungslustig. Und vor allem, Schildkröten sind geile er Viecher. ist nett. Ich kann ihn total verstehen. Ja. Schildkröten sind cool. Ja. Und er ist ein sehr liebenswerter Mensch. Also hinter seinem kauzigen Äußeren, sobald man ihn kennenlernt, merkt man vor allem, wo er versucht mit Makoto, er verliebt sich in Makoto und er will mit ihr zusammenkommen. Sie lässt ihn abblitzen und Ja, und man kann eigentlich nicht Motoki sagen, ohne Crown zu sagen, oder? ja, Crown ist dieses Mal. Ja, also Motoki ist jedenfalls super und das klappt mit den beiden irgendwann eben, weil er Und sie auch, akzeptiert, wie ja, sie also ist. Motoki ist echt ein Aber guter das ist eben Mensch. auch, ich würde auf Crown nachher noch kommen, weil wir haben gerade noch die Senshi als Thema. Ich würde ganz kurz drauf eingehen. Wir müssen uns aber beeilen, wir sind zeitlich gerade. Ja. Ich, Wir ja. sind gleich schon eine halbe Stunde drüber. Ja. Als das, Ja. was wir geplant haben. Makoto hat eben auch, sie hat ihren alten Konflikt und ich finde ihn hier aber viel besser gezeigt, dass sie sich nicht weiblich genug findet und dass sie denkt, kein Mann wird mich je wollen und kein Mann sollte mich wollen, weil ich bin auch nicht gut genug. Ich bin einfach, ich bin nicht das Mädchen, das du möchtest, sagt sie zu Motoki. Das wird nichts mit uns. Und als er rausfindet, er akzeptiert erstmal die Abfuhr. Er akzeptiert aber auch, als er rausfindet, dass sie Sailor Jupiter ist, er versucht ihr das so weit wie möglich zu helfen und er versteht das völlig. Und das ist der Punkt, wo es mit den beiden dann anfängt. Er macht ihr kleine Geschenke und sie akzeptiert das. Und es ist sehr süß und sehr zart und sehr langsam. Sie lassen sich da viel Zeit, aber. Slow burn. Ja, aber es ist definitiv eine von den Dingern, die vorangehen, im Gegensatz zu dem, was Ami hat, die sich nämlich mit dem menschlichen Nefreito versucht anzubandeln. Und das ist zwar auch süß gemacht, aber da alle beide in dieser Sache einfach keinerlei Fähigkeiten haben, keinerlei sozialen Fähigkeiten, ist das eine sehr holprige Geschichte und die wird leider im Special Act auch nicht weitergeführt. Man hätte gerne gewusst, wird da noch was. Ich habe das auch nicht so verstanden, dass Ami tatsächlich irgendwas Besonderes für ihn empfindet. Ich habe das so verstanden, sie ist einfach nett, weil Ami ist halt einfach nett. Und Nefrite verliebt sich in sie jetzt aber nicht unbedingt in ihn. Das ist eine große Fandiskussion, weil es gibt eine Szene, da bäckt sie ihm Kekse, das ist schon ein bisschen Liebesbeweis, aber wenn man sieht, wenn sie ihm die Kekse bringt, sie macht sich die Haare anders, sie zieht sich schöner an, als sie sonst angezogen ist. Also sie hat sich schon für ihn schön gemacht. Die Fans interpretieren das schon schon so, dass normal läuft sie von morgens bis abends in ihrer Schuluniform und für eine Freitag hat sie sich umgezogen, hat sich ein bisschen erwachsener hergerichtet. Und das wird interpretiert, als sie hat wirklich Interesse, aber man könnte es auch interpretieren, als er tut ihr einfach leid, weil er nicht Er von, sieht ja. er ist sehr einsam, isoliert und er kommt nicht klar mit seinem neuen Leben und das ist was, was Ami versteht. Und ich erinnere mich noch an diese Szene, wo er die seinen riesen Bringer kauft. Ja, er will sich bei ihr bedanken, weil sie nett zu ihm war. Und was könnte ein Mädchen wollen? Ein 2 Meter breites Bisongehirn. Das ist toll. Also. Das muss Ami haben. Und er lädt sich sogar von Motoki noch Geld dafür, um mir dieses Ding zu kaufen. Und ich wüsste wirklich gern, ob er es ihr gegeben hat. Ich hätte es gerne gesehen, wenn er es ihr wirklich gibt und sie dann da steht, okay. Das war echt eine gute Szene. Aber seine besten Szenen hat er eben erst als Mensch. Das ist schon sehr sympathisch. Vorher wussten sie nichts mit ihm anzufangen. Die Serie hat ihn sogar eine Zeit lang wirklich nur geparkt, weil sie nicht wussten, Er wohin spricht mit ihm. wörtlich geparkt als Ja. Stein im Regal. Ja, Ja. erstens das und zweitens auch, Beryl sagt einfach nur, ja, geh weg. Und dann geht er weg und dann machen sie nichts mehr mit ihm. Ein sehr, sehr Aber gutes. er hat ja auch schon Ja. mit Dark Mercury hat er noch so ein paar Momente Okay. schon, ne? Ja, die Ja. sind auch schön. Okay, wir haben jetzt alle bis auf Rei und Minako. Zu Minako haben wir schon ein bisschen was gesagt und Rei will ich einfach nur kurz den Kontrast zum Manga machen. Also Rei ist richtig, richtig toll. Schaut euch PGS eben an, schon allein wegen Rei. Aber was mir eben gefällt, im Manga ist sie toll. Sie ist erfolgreich, sie macht alles richtig. Alle lieben Rei. Sie ist super beliebt in ihrer Schule. Das ist im Sie Manga aber auch stellt so. tolle Festivals etc. etc. Ja, das ist der Manga, das sage ich ja. Und dann wird aber nicht erklärt, warum ist sie eigentlich immer so schnell von allem genervt. Weil da kommt sie sehr viel unsympathischer rüber, wenn ihr alles gelingt und sie von allen Leuten, denen nichts alles gelingt, genervt ist. Das ist ein bisschen arrogant. Und in PGSM kriegen wir einfach eine bessere Erklärung. Da ist sie nämlich nicht super beliebt, sondern im Gegenteil, die Leute misstrauen ihr wegen ihrer Fähigkeiten. Und sie wird schlecht behandelt von ihren Klassenkameraden. Wenn irgendwas schief geht, ist immer Rei schuld. Ihr Vater Das ist ist im auch nicht Manga sonderlich. aber am Anfang auch so. Echt, da kommen die Leute, irgendwelche Schreinbesucher beschuldigen sie. Aber in ihrer Schule ist sie super beliebt. Das erfahren wir aber im ersten Arc nicht, weil da Nee, erfahren ja, wir das nichts darüber, stimmt. wie. Aber Also im sie ersten ist. Arc ist das eigentlich genauso. Aber sie ist im Manga die perfekt, das perfekte Mädchen. Sie ist in allem perfekt. Und das ist sie eben hier nicht. Sie hat sehr menschliche Züge und es wird eben erklärt, warum sie anderen Leuten nicht traut und warum sie so schnell alle Stacheln ausfährt, wenn was nicht optimal läuft. Ich kann Ray eigentlich, also PGSM Ray, kann ich eigentlich mit einem schönen Satz. Wenn ich mal kurz darf. Ja, Was? es hat kurz unterbrochen, aber das, ich glaube, ja, sag. Das geht so. Also es, im 90er Anime Ray ist ja super bissig und super nervtötend, wie ich finde. Anime oder Crystal Ray ist halt irgendwo so perfekt, aber auch immer so ruhig und irgendwie so zurückgezogen. Die PGSM Ray ist genau die exakt perfekte Mischung aus beidem. Ja, das finde ich auch. Einerseits hat sie diese starke Verbundenheit mit ihrem Schrein und mit ihren Fähigkeiten und sie meditiert und sie hat ihre Zettel. Andererseits, wenn man ihr auf den Keks geht, kriegt man es sofort zurück. Und die Leute gehen ihr Insbesondere sofort auf den Minako. Keks. Ja, eben, sie lässt sich das nicht bieten und sie hat aber meistens gute Gründe dafür. Also, Minako habe ich beim ersten Durchsehen der Serie ja gehasst. Haben, glaube ich, Aha, viele. okay. Ja, ich habe sie nicht. Weil man Ich denkt. bin nicht sehr warm mit ihr geworden, das stimmt. Beim zweiten Durchsehen ist mir aufgefallen, dass ziemlich am Anfang, beim ersten Durchsehen hatte ich das aber bis zum Ende schon vergessen, sie tatsächlich mal einen Hinweis darauf gibt, dass sie deswegen so mies und gemein ist, damit keine Freundschaft entsteht, Ja. weil sie ja weiß, dass sie stirbt. Das ist mir beim ersten Durchschauen, ist mir das ganz komplett durchgegangen. Ja, Das ist mir erst beim zweiten Ansehen aufgefallen. und weil sie sich ja auch zum Ziel macht für das Dark Kingdom und da will sie die anderen dann nicht mit reingezogen sehen. Das ist auch der Unterschied von PGSM Minako und Anime und Manga Minako. Ja. Das ist wirklich eine ganze Welt. Minako im PGSM ist halt fast das Gegenteil von Ja, sie Minako ist ein ganz eigener im Charakter. Sie Anime hat oder nichts mit Manga. den anderen mehr zu tun. Sie hat noch diese. Sie ist eigentlich genau das Gegenteil von der Ja, Manga Minako. Ja. habe ich gerade gesagt. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja. Ja. Gut, ja, also über die enorme Charakterentwicklung könnte man stundenlang reden. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir da an der Stelle hier einen Cut machen. Eine Sache, über die ich aber noch gerne reden möchte, sind ist die Choreografie. Okay. Und zwar, die ist ganz schön gemacht, aber mitunter etwas, ja, man muss sich dran gewöhnen, sagen Was wir es mal genau so. meinst du jetzt mit Choreografie? Die ganzen Kämpfe, und Oh, zwar alle. okay, schön gemacht. Wäre das Letzte, was ich tanzen. Ja, nein, ich finde Nein, sie ich meine, es ist an sich eine ganz schöne Leistung, aber es sieht halt furchtbar. unterm Strich trotzdem nicht wirklich gut aus. Ja, und vor allem haben sie sich am Anfang in den ersten Kampfszenen, es gibt eine direkte Konfrontation von Usagi mit Jidaito und man musste unbedingt Tanzfiguren integrieren. Und man hat immer versucht, dass sie sollen ja dem Auge auch gefallen. Und es sind ja Mädchen und das muss doch schön aussehen. Und das darf nicht einfach nur Power sein, weil im Manga, also Naoko Takeuchi hat ja keinen Chill. Die Mädels brennen ja alles nieder und brettern ja alles nieder. Da gibt's ja nichts. Ja. Also was ich ganz schlimm finde an der ganzen Bewegung in PGSM, Ja. erstens, dass sie ständig ratschlagen. Das könnte ich ja noch als Ablenkungsmanöver gelten lassen, aber sinnvoll ist Ja, das nicht. aber was ihnen dabei offenbar nicht aufgefallen ist, oder es war ihnen schlichtweg egal, dass man ungefähr in jedem Kampf zeigt jede der Senshi mindestens einmal ihr Höschen. Das macht die Stuntfrau. Die sind für die Panty-Shots zuständig, aber das ist nervig, ja. Es ging mir furchtbar auf den Sack. Eben. Und beim ersten Mal, ich habe schon gedacht, irgendeiner im Produktionsteam hatte da doch so einen Fetisch gedacht. Ja, aber überleg mal, das ist eine Serie, die für sehr kleine Mädchen produziert ist. Und ich finde, da hätte keiner von den erwachsenen Männern hier sich ausleben müssen mit solchen Dingern, ja. Ja. Und was ich auch komisch finde, ist immer, wenn die rennen als Senshi, dann strecken die immer so komisch die Arme aus. Das macht nur Minako. Nee, am Machen Anfang die machen anderen das auch das auch? andere. Okay. Also es wird später weniger, aber Minako macht das besonders, das Das ist sehr stimmt. seltsam, ja. So ein bisschen, Dann, als würden sie ja. fliegen oder so. Ja. Also die eigentlichen Power-Moves sind gut. Wenn Ja, die sie sehen an ihre sich ganz Attacke gut aus. ansagen, wenn sie in Position gehen. Es gibt eine, wir müssen ewig warten bis in die 20er Episoden, bis endlich mal ein, wo sie zu fünft dastehen. wo Minako zu ihnen stößt, Sailor als Planet sie Attack. Nein, in der Turnhalle, die furchtbare Turnhallensache. Oh. Also der Schauplatz ist nicht gut gewählt. Ich mag diese Kämpfe in Turnhalle nicht, die es oft in japanischen Serien gibt, weil sie gerade keinen anderen Drehort gekriegt haben. Das sieht nicht gut aus. Aber wir kriegen alle 5 Senshi, sie sind Informationen, sie haben ihren Power-Move und das ist gut. Das kommt einfach mal richtig das gut. Stimmt. Und ja, das genau. Kriegen diese Mädels super rüber. Die eigentlichen Kämpfe sind, darüber wollen wir lieber nicht viel reden, die Kämpfe sind nicht gut. Wo du gerade die Turnhalle ansprichst, ich habe das Gefühl, irgendwie die ganze Serie ist in 2-3 verschiedenen Gebäuden gedreht worden. Ja. Also wir haben dieses eine Gebäude mit dieser großen Glasfront, das irgendwie jede dritte Folge auftaucht, wo die irgendwelche, mit dieser Treppe da drin, das ist irgendwie jede dritte Folge wird in diesem Treppenhaus und mit der großen Glasfront gedreht. Und die Turnhalle haben wir auch ein paar Mal öfter, glaube ich. Ja, und bestimmte Räume. Das ist auch was wir... Unsere Thema ist ja das Dark Kingdom. Und das Dark Kingdom, wenn ich mal sagen, die da auf die Schauplätze eingehen kann. Zum einen haben wir eine unterirdische Festung. Und zum anderen gibt es... Aber auch diesen Wald. Ja, und es gibt einen Wald, das ist vielleicht noch eine extra Dimension oder auch im Kingdom, das weiß ich nicht. Das könnte auch im Dark Kingdom sein oder dazugehören. Da verbringen die, das ist aber ein bisschen eine Shiteno-Domäne, da verbringt vor allem Künzeitus seine Zeit. Und dann haben wir ein Zimmer, das Klavierzimmer. Und das ist so ein Haus, in dem wir, das wird auch schon als das Wohnhaus für Künzeitus menschliche Form recycelt, glaube ich. Das ist ein Haus, in dem sie endlos viel drehen. Und am Anfang ist ein Zimmer von Zeusaito, in wo sein Flügel steht, noch mit Felsen so an den Wänden, mit CGI-Felsen beschmückt. Und es sieht so aus, als wäre dieses Haus ein Teil von dieser unterirdischen Festung. Aber später machen sie sich die Mühe nicht mehr und dann sie gehen am Anfang auch in ein Bergwerk, in ein stillgelegtes Bergwerk. Für viele Episoden machen sie sich die Mühe und später legen sie einfach nur einen billigen lilafarbenen Filter über alle Szenen und drehen nur noch in diesem hässlichen Haus. Dieses Haus ist ein bisschen europäisch gemacht und es ist wirklich nicht schön. Und es ist auch nicht überzeugend. Klar, vielleicht... Wer das jetzt nicht kennt, sieht ein bisschen so aus wie das Haus, das in dem im 90er-Jahre-Anime das Nephrite als Versteck benutzt. So ein bisschen sieht das aus. Bisschen, ja. Und da kriegst du auch kein gutes räumliches Gefühl. In einem Moment ist Jidaito dort in einem Treppenhaus, dann wird er von Beryl gerufen, dann tritt er wieder in ihre Höhle. Sie hat so ein Audienzzimmer, will ich mal sagen, in dem auch im Hintergrund noch Metallia untergebracht wird. Und da ist man dann schon wieder in einer Höhle. Aber... Ja, ist ein bisschen diffus alles. Es ist räumlich nicht schön gelöst. Sie hätten sich mal entscheiden sollen, was sie wollen. Und als ihnen klar war, dass sie nicht weiter in dem Bergwerk drehen können, hätten sie nur einen unterirdischen Raum nachbauen müssen. Und das hätte gereicht. Aber auf der anderen Seite unterstützt das Ganze auch irgendwie ein bisschen, dass das Dark Kingdom ja in so einer... für menschliche Sinne nicht so ganz fassbaren Dimension ist, in der auch nicht unbedingt die Regeln der normalen Welt gelten. Es gibt auch keine Tore oder Tunnel wie im Anime, sondern man muss rein teleportieren. Es ist eine Zwischendimension, das würde ich auch sagen. Genau. Es ist nicht im Manga ist es ja, glaube ich, wirklich ganz regulär einfach auf der Erde. Da ist es, glaube ich, keine Dimension. Ja, das haben wir auch den Eindruck, dass es unterirdisch ist. Ja, und vor allem im Manga hat man ja auch diese Architektur richtig. Im Anime ist es ja alles irgendwie sehr organisch. Wir haben ja auch ein paar Säulen rumstehen, aber das ist mehr so gut gemeint und das ist nicht wirklich Architektur in meinen Augen. Aber wir kriegen so unzusammenhängende, merkwürdige architektonische Teile. Es gibt die Ruhestätte für die Steine der Shiteno. Die sieht wieder völlig anders aus. Da passt irgendwie gar nichts baulich zusammen. Es ist eben eine seltsame... Es ist eben definitiv nicht in Tokio, das kann man an dem Punkt sagen. Und es ist irgendwie Chaos. Ja, aber für mich passt das, dass die in einer Zwischendimension leben, weil sie eben die Fähigkeiten haben, die Dimensionen zu wechseln. Sie haben Teleportfähigkeiten. Und die werden auch reichlich ausgenutzt. Interessant sind auch die Yoma. Man hat jetzt eben nicht diese Berge von Yoma. Oder es steht nicht in der Audienzhalle, stehen nicht 500 Nebendarsteller in Yoma-Kostümen. Ja, aber das ist sowieso auch nur im Anime so. Im Manga ist das ja auch nicht. Die werden eben speziell jedem zugeordnet. Beryl hat keine eigenen, sondern jeder von den Shiteno hat eigene. Ja, Beryl hat Mio. Beryl hat Mio, wenn man Mio. So will. Mio ist auch so ein Ding. Also ich dachte immer, Mio wäre speziell erschaffen worden, um diese Klasse zu infiltrieren. Aber es gibt auch Fans, die sagen, nee, das ist Beryls menschliche Gestalt. Kann sein. Es würde auch Sinn ergeben, weil Mio überlebt den Untergang des Dark Kingdom im Gegensatz zu allen anderen. Sie wird wiedergebracht und naja, das ist ja, sie überlebt es nicht, aber sie wird wiedergebracht, ja. Ja, sie ist auf einmal wieder da, woher auch immer, egal. Sie wird Da kann man vom auch lange Endymion drüber reden. erschlagen. Und sie wird zum Schluss wiedergebracht, als alle wiedergebracht werden, denke ich. Ja, das kann sein. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht, dass das Mysterium nicht aufgelöst wird. Mio ist autonomer, denke ich, als es Beryl lieb ist. Es gibt eine Fantheorie, dass Mio von Jedaito und Beryl zusammen erschaffen wurde. Da möchte ich auch mal wissen, wie haben sie das gemacht? Aber das ist eine andere Fantheorie. Okay, wir müssen So genau langsam, müssen wir das also wir vielleicht gar müssen nicht jetzt wissen. langsam, Ja, wir müssen müssen wir zum uns jetzt Schluss kommen. entscheiden, gibt es noch ein oder zwei Themen, weil Dark Kingdom ist ja hier der Schwerpunkt, die wir unbedingt Nee, ich glaube, wir haben eigentlich ansprechen alles. wollen. Es ist halt wesentlich, es hat wesentlich Unterschiede. Es. Ich hab nicht eine Stunde über Kunzhaito geredet, das hatte ich eigentlich vor. Nein, den mag ich schon sehr. Der Schauspieler. Okay, Ja, aber können wir ganz es kurz. gibt so viele Figuren, über die man eine Stunde reden Ja. könnte bei Peter. Ja. Kann ich was sagen? Oder können wir ein Würde kurz Abschlusswort? Ishiteno würde ich gerne ansprechen, noch ein paar Minuten, weil wir ja das Dark Oh, Kingdom Thema wir haben und wir hatten haben sie doch viel gerade. über die Senshi geredet. Nein, dass sie eben sehr unterschiedlich sind, dass sie ihre eigenen Ziele haben und auch wie sie untereinander intrigieren, wer wen versucht auf seine Seite zu ziehen. Zollseite versucht gefühlt alle auf seine Seite zu ziehen. Ja. Und gibt ihn auf Zollseite ist ziemlich. ja auch irgendwie der Gute, ne? In Anführungsstrichen, ja. Seine Pläne sind nicht so moralisch Seine richtig. Pläne sind mal zumindest uneigennützig, sagen wir es mal Ja, so. er ist schon ein guter. Also mal, als ich es beim ersten Mal gesehen habe, fand ich schon klasse. Juhu, wir haben einen, der uns, der guten Seite hilft. Zumindest teilweise. Er hat seine eigenen Motive dafür und seine Methoden sind sehr radikal. Aber ja, Wie, er ich hilft lösche mal schon. Gedächtnis von irgendwelchen Leuten. Und ja, Aber. also Zoysaito, du kennst ja gar nichts. Also der geht ja über. Aber Nein. jedenfalls, ja. Das ist. Er ist schon ein interessanter. Und das mag ich, wenn die Grenzen überschritten werden in beide Richtungen. Mercury geht rüber zu denen, dafür kriegen wir hier den Zoysaito, der auf beiden Seiten eigentlich arbeitet, weil er nicht imstande ist, die Kontrolle von Beryl völlig abzuschütteln. Wir haben Nefraito, der als Mensch auf der Menschenseite bleibt, und das finde ich viel interessanter. Wir haben über die Mithaya-Vorgeschichte geredet, das ist auch viel interessanter. Aber ich mag es eben, dass sie nicht alle auf zwei völlig getrennten Seiten sind. Ja, vor allem, ich glaube, und das ist eigentlich das stärkste Thema von ganz PGSM und hat damit auch zu tun, das Dark Kingdom ist böse, okay, das ist es immer, aber Serenity ist auch böse. Ja. Also man hat hier nicht diese klare Trennung, da sind die Guten, da sind die Bösen, Ja. sondern man will beide nicht so wirklich gewinnen lassen. Ja. Und ich sag's nochmal, Und auch. Serenity ist ein rachsüchtiges Miststück. Ja. Und Minako hat auch sehr wenig Hemmungen, irgendwelche Leute umzubringen. Ja. Alias Zollseitung. Mit ihrem Mondlaser. Ja, und Minako ist auch sehr rabiat. Und sie hätte auch beinahe nicht davor zurückgeschreckt, Usagis Erinnerungen zu löschen. Erst im letzten Moment, wo sie merkt, oh, da wird auch meine Erinnerungen an mich gelöscht. Moment, ich bin wichtig. Und dann macht sie das rückgängig. Aber alle möglichen anderen Erinnerungen, die vielleicht für Usagi wichtig gewesen wären, das wird dann dem Dienst an der guten Sache untergeordnet. Und hinterher tut es ihr leid und sie entschuldigt sich. Das immerhin. So. Ja, auf jeden Fall die beste Inkarnation des Dark Kingdom, würde ich sagen. Und Ja, ja. weil man eben auch den allen Figuren in Dark Kingdom gönnt man eigentlich auch schon. Man möchte schon sehen, kommen sie zu ihrem Ziel. Man hat Weil wesentlich sie mehr. so komplizierte Ziele haben und weil es eben nicht alles falsch ist, was sie Und machen. es haben wesentlich komplexere Personalitäten. Im Anime Ja. ist es ja mehr oder weniger, im Manga ist es ja mehr oder weniger so. Es vergehen zwei Bände und Jedaito wird von Rey praktisch frittiert. Nefraito stirbt praktisch auch Ja. ein Band sehr schnell, als die Shiteno werden einfach relativ schnell umgebracht. Ja, und was die Shiteno eben hier bekommen, ist eine Chance, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Und das macht jeder auf seine eigene Art und Weise. Ja, sehr schön. Ja. Können wir zu einem Schlusswort kommen oder Ja. wollen wir noch was sagen? Möchtest du noch was? Ja, eigentlich kann man sagen, dass PGSM eigentlich ein sehr eigenen Weg genommen hat, diesen Dark Kingdom Arc zu verarbeiten. Das kann man eigentlich noch sagen. Sie haben einfach wirklich eine andere Idee gehabt, wie sie das dieses die ganze Geschichte ablaufen lassen. Und sie haben es auch irgendwo ein bisschen realistischer gemacht, mit der, um mit allen den Charakteren zu geben. Ja. Ja, okay dann. Ja, das mag ich sehr. Sie haben sich um viel Realismus bemüht, im Rahmen des Möglichen, was diese Serie eben... Aber es ist nicht so übertrieben. Niemand ist eine Karikatur. Alles sind sehr realistische Charaktere. Und die Schauspieler geben auch alles, muss man sagen. Naja, außer vielleicht Motoki, der ist ein bisschen arg überdreht. Und Ikkoku auch, über die haben wir gar nicht gesprochen. Ikkoku ist super. Ikkoku ist klasse. Ja, aber auch überdreht. Ja, aber da wissen wir, wo Usagi das her hat. A. Und B. hat sie eben trotz allem als Mutter ein paar Dinge sehr gut hingekriegt. Wo sie sagt, Usagi, du brauchst doch nicht Diät zu machen. Deine Schönheit wird doch von den Genen deiner Mutter garantiert. Während wir Kenji auch überhaupt nicht zu sehen bekommen, glaube ich, ne? Der ist irgendwie immer weg. In der Hochzeitsfolge sieht man ihn für 2 Sekunden ins Taschentuch heulen. Das ist alles. Da okay, hat sich einer der Regisseure, ist mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass er das ist. Einer der Regisseure hat sich kurz vor die Kamera gestellt und hat die Kenji-Rolle übernommen, ja. Und sich daher einen kurzen Cameo-Auftritt verschafft. Aber man sieht, wir wollten zum Schlusswort kommen. Ja, genau. Du darfst auch ein Schlusswort sagen. Ich? Ja. Ja. Ja, was gibt's jetzt eigentlich noch zu sagen? Also, wie gesagt, es ist super schön. Unfassbar gute Charakterentwicklung, unfassbar gut geschriebene Charaktere. Ja. Ja, wie du schon sagtest, keiner ist eine Karikatur. Es sind alles echte Figuren, zumindest die Hauptcharaktere. Ja. Die Nebenfiguren sind teilweise ein bisschen komisch, aber. Da gehen sie schon voll ab mit den Nebenfiguren manchmal. Okay. Also sind wir eigentlich. Wir haben jetzt den Dark Kingdom Arc abgeschlossen und haben ihn mehr oder weniger alle Bereiche von Sailor Moon abgedeckt. Nein, haben wir außer Sailor Mew, aber Musicals. Die Musicals natürlich. Aber da würden wir sehr lange brauchen, weil der Dark Kingdom. Nein, eigentlich nicht, weil es gibt nur 3 oder 4 Sailor Mews, wo das Dark Kingdom eine große Rolle spielt, aber Matt Eyre hat es nicht gesehen. Genau. Und ja, eigentlich bräuchten wir noch ein Schlusswort zu den gesamten Dark Kingdom Arc, aber das lassen wir. Also für diese Sachen, die wir jetzt alle gesehen haben, ich finde den Dark Kingdom Arc immer sehr schön. Weil es der erste sehr starke Eindruck hat, den man kriegt. Es ist der erste Eindruck, den man von Sailor Moon hat, natürlich. Und durch PGSM ist er mir noch viel, viel stärker ans Herz gewachsen. Ja, also ich finde, es ist auch der beste, weil er ist am stimmigsten. Bei allen anderen Arcs, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, hat man das Gefühl, ja, okay, sie haben es sehr clever gemacht, aber es ist irgendwie so dran gestöpselt. Da machen einige Sachen, da reibt sich die Logik auch manchmal so ein bisschen. Speziell, wenn Galaxia kommt, da hört es dann völlig auf. Ja, und was sie eben in den späteren Staffeln machen, jeder Gegner muss noch stärker sein als der vorangegangene, weil man ja ein Upgrade rechtfertigen muss. Und das... Ja gut, das ist ein generelles Problem in allen möglichen Manga. Das müsste man nicht... Dazu müsste man nicht die vorhergegangenen Staffeln entwerten. Und deswegen den ersten Arc separat zu schauen, dann das sieht alles schon noch sehr dramatisch und wichtig aus und nicht im Vergleich mit... Kämpfen, die später kommen. Für sich alleine gesehen, finde ich auch, sieht es besser aus. Ich mag aber auch die Musicals, wo sie es mischen. Wir wollen jetzt zu einem Schlusswort kommen. Also, wenn wir jetzt über die Musicals lauern, dann dauert das Ganze ja noch eine halbe Stunde. Also, wir finden bestimmt auch noch jemanden, der mit uns über die Dark Kingdom Musical Arcs reden möchte und dann machen wir einfach einen dritten Teil. Oder Matt Eye hat es irgendwann einmal geschaut. Oder wir erklären Matt Eye einfach, was er da verpasst hat. Andere Methode. Eine Zusammenfassung. Wobei das mit der Zusammenfassung ja heute auch nicht so brillant geklappt hat. Das ich kann sein, möchte einen ganz kurz hinweisen. Wir haben letzte Folge wie lange aufgenommen? Lange. Wir haben diesen Podcast fast genauso sehr, sehr lange. Diese Aufnahme ist hier in etwa so lang wie die Aufnahme, die wir vorher gemacht haben. Und vorher haben wir mehrere Bereiche von Sailor Moon abgedeckt. Und hier brauchen wir 1,5 Stunden, um... Ja, aber über PGSM gibt es ja auch viel zu sagen. Das kann man auch sagen, ja. Okay, das war's jetzt aber wirklich für heute. Wir hätten wirklich den 2-Teiler machen sollen und lieber 2x1,5 Stunden reden. Das wäre viel angemessener gewesen für PGSM, aber so ist es jetzt eben. Damit muss die Zuhörerschaft auch leben, aber vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Matt Eye. Ich kann's nicht lassen. Ich hab's euch ja gesagt. Ja. Ich hab's auch eigentlich gewusst. Also wir haben's alle gewusst. Also ich war mir echt nicht ganz sicher, dass wir das wirklich auf 1 Stunde gehen, sobald wir... Naja, aber Dreiviertelstunde waren, habe ich gemerkt, okay, das dauert wesentlich länger. Das wissen wir eben erst, wenn wir es versucht haben. Aber nach einer Stunde hätte es uns klar werden können. Egal. Okay, Matt, also sag mal, wo man dich online findet. Auf YouTube. Auf meinem Kanal, Matt I Matt. Mhm. Da gibt's bis jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann dir diese Folge hier, wann die online geht, wann man die hören kann. Wahrscheinlich im Januar oder Ende Dezember. Okay, dann bis dahin wird's auf jeden Fall das Let's Play von Sailor Moon Another Story auf meinem Kanal zu sehen geben und natürlich den Podcast mit den Zauberkräften. Ja, also auf das Sailor Moon Let's Play, da freue ich mich. Ja, das werde ich auf jeden Fall schauen. Es ist witzig, aber es ist kein gutes Spiel. Okay. ja, und natürlich den Podcast mit den Zauberkräften sieht man da. Wie auch bei Sailor Cat. Den könnt ihr auch bei Sailor Cat schauen, aber auch bei mir. Ja. Und auch sonst andere Projekte aus dem Bereich Let's Play von alten Spielen vor allem. Mhm. Und mehr Eigenwerbung will ich jetzt auch gar nicht machen. Ja. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe ja, dass wir immer wieder fusionieren können, die beiden Podcasts auf die Art. Ja, wir haben ja zumindest noch vor, dass wir nochmal über ein ganz besonderes Musical sprechen. Ja. Dann zusammen mit Sailor Cat. Genau, da war eine Komplettfusion. Wir wollen Ian Densetsu zusammen, zu viert. Ah, da freue ich mich. Eternal Legend ist, glaube ich, der englische Titel. Ja. Und welcher Titel wäre auch besser geeignet für so eine Fusion? Ja. Genau, das zumindest machen wir. Und dann sehen wir mal, ja. Also von uns aus gerne jederzeit wieder. Uns fallen auch noch genug Themen ein. Ja, es ist ja ein Riesenthema. Ja. Gut, ja. Ich sag, was ich immer in meinen Projekten am Ende sage. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!